Was sie aber nur so Sprachen hörst wie Deutsch, Lützenburgisch. Ja. Eventuell sogar noch Französisch, du kennst mich nicht so gut aus. Da geht das schon mich schwer, weil du kannst nicht einfach ein Wort benutzen und das hat da 15 verschiedene Bedeutungen. Du musst eigentlich schon das korrekte Wort hören für den korrekten Kontext. Und das geht halt ein bisschen schwer, aber das Wort, was am besten dazu passt, auch an den heutigen Kontext, wäre dann, das wird übertrumpfen. Willkommen bei Entropie en Koch, als neueste Sendung. Das käme mit einem nicht schweren Thema, gebe ich so, mit einem bisschen abstrakten Thema, gebe ich so. Und zwar geht es halt um die sogenannten Copyright-Reform, beziehungsweise um die EU-Direktiv 2019/97, nicht fertig. Das werde noch alles während der Sendung erklärt kriegen, was das alles zu bedeuten hat. Es schon haut zwei Gäste bei mir, enke eisen all bekannten Dauergast seit der Sendung 2 de Viri. Moin. An neue Gäste haut auch ein Member vom Chaos Computer Club Lützebüsch natürlich, und zwar den Alain. Moin. An Alain, du bist die erste Kehr haut bei diesem Podcast dabei. Du kannst dann dich ein bisschen vorstellen, wenn du Lust hast, was du so misst und was den Interessen da so sind an diesem Klipschen. Ja, ich komme in der Rolle vom Linux User Group hier, wo ich schon Member sind seit x Jahren. Warum wir uns ein bisschen andere Aktivitäten, wie man am Anfang hatten, weil das sowieso alles mit Linux ein bisschen mehr einfach ging. Und was mich am Funk geholt bei den Chaos Computer Club bräuchte, dass also nicht nur eine Möglichkeit, um Hardware zu basteln, aber auch für alle Möglichkeiten für gesellschaftliche Themen zu schaffen. Also wie zum Beispiel die Copyright-Reform oder auch andere Themen, wo es darum geht, um die Rechte von den Internetbenutzern, die als Politik als leider immer mehr beschneiden würden. Mhm, ganz interessant. Das haben, die kennen wir schon ein Zeitchen. Ich meine, das haben braucht sich nicht mehr so viel vorzustellen. Wie gesagt, ihr könnt die letzten drei Sendungen lernen oder was da vielleicht genug vom Sam, was ihr so möcht. Mit, ich muss noch etwas losgehen, eher mal ein Thema ausstellen, weil das habe ich heute gemerkt, wo ich dann eigentlich die letzte Sendung wissen, gelauscht habe. Ich habe mich selber nie vorgestellt an den fünf Sendungen, die wir ein bisschen lohnen. Boah, meine Nummer ist schon höchstwahrscheinlich gefallen, aber boah, ich bin in Dennis aka Battle Gamer und machen eben ganz viel am Club von 3D-Drucker über Sachen bauen, über Wissenschaft bis zu eben auch ein bisschen wie politisch Themen. Und wir haben halt ein politisches Thema auch drauf. Und zwar die sogenannte Copyright-Reform. Dazu vielleicht ein bisschen Geschichte, wie also die Wahrheit dazu kommen. War denn die Europäische Parlament bzw. die Europäische Kommission hat an den Anfang 2019 bzw. Ende 2018 angefangen, ein neues Copyright-Gesetz auszuschaffen. Das Copyright-Gesetz, das dann gestimmt geht 2019 am 27.04. normalerweise, also darunter. Und es geht eigentlich ein bisschen darum, Copyright-Recht, beziehungsweise Urheberrecht, Urheberrecht, je nachdem, wie ich das genau will betiteln, da gehen immer 100 verschiedene Sachen, soll harmonisieren innerhalb den einzelnen Ländern, beziehungsweise Member-Staaten, und auch gerade was die Digitalnutzung anbelangt. Und wir hatten damals schon auch an der Presse darüber geschaut, und da waren eben ein paar Artikel drauf, wo man so die sind relativ problematisch. Hallo, Tronesch, was aus Ihrer Meinung nur dann die größte problematische Teil und der Copyright-Reform? Ma, ich meine, dass wir da aktuell den Artikel 17, das war noch bis vor einem Jahr oder so, weil da war den Artikel 13, ne? Genau, das ist nicht ein bisschen genau, du hast den Artikel 17 und du geht eigentlich die sogenannten allgemein verhassten Upload-Filter. Dat heißt, dass schon mal, wenn ich den Kontinu rupplöt, so mal nur zum Beispiel einfach YouTube, wenn ich den rupplöt, und du hast zum Beispiel Musik dran, die von Copyright drüber ist, da gibt das zum Beispiel direkt raus, gefiltert gehen, respektive den Upload gewann von der Brach gehen, oder gibt es nur notrechtlich rausgelöscht gehen, weil eben du Copyright gesichert, gebe ich noch nicht so mehr, wo, Material benutzt, wo Copyright drüber ist, und wo dann den Uploader wahrscheinlich kein Recht auf ihr hat, für das eben zu benutzen. Das heißt, das sind so die ja, Upload-Filter, und das ist auch, da wollen wir immer auch größtenteils auf Straßgang singen, demnächst bei der Europaplatz, lang ist es her. Voilà, also ich fand für mich persönlich aus der problematischste Artikel. Ja, also wir kommen dahin, ob die einzelnen Artikel noch ein bisschen mehr genau zu schätzen, beziehungsweise das, was mehr dazu zu sagen haben. Die Upload-Filter, also die gehen jetzt schon zum Teil heutzutage. Beispiel YouTube hat sein Content-ID-System, wo die auch los schon Sachen erkennen, so ich mal, ob sie direkt rausfiltern aus einer anderen Sache, beziehungsweise wo in den drei Autoren Web-Apps hört, kann so ein, der tut noch von mir, den hat das sozusagen illegal benutzt und der soll das noch nicht verwenden. Das Direktiv ändert die Sache aber noch ein bisschen mehr krass, wie sie nur am Moment. Und zwar geht so gut Responsabilität wirklich auf den Betreiber gelöst. Das heißt, hier geht wirklich verantwortlich dafür gemäht, dass dem kein Copyright-Verletzungen fehlen oder kein abtauchen sollen. Das soll eben geändert gehen, weil am Moment ist ja so, dass eigentlich stehen den Sach rupplöt, wo sich kennt, legal ugesicht gehen. Oder gesehen ist das am Moment falsch. Schmengel, du gehst zwar die Safe Harbor Doktrin, die schon Milan gesucht hat, also zumindest mal an den USA, dass den Provider eigentlich sich kann schützen, indem man am Fungal direkt Sachen blockiert oder wäschelt, sobald der Bobmi-Examen gemerkt hat. An dem Moment eigentlich als Loki von ihnen zwei responsabel, weder den er drauflöst, nach der Provider, außer wenn den er drauflöst, hat nur Anspruch dagegen hält. Und da geht es hier dann zurückgesagt. Und dann ist den Droplöt effektiv auch responsabel. Wir haben eine Richterlesung am Funkerholz, soweit ich verstanden habe, bei ihnen nicht. Okay. Da müssen wir mal gucken am Funkerholz, wie das bei uns leitet. Ja. Also, soweit wie ich es immer verstanden habe, dass im Moment noch immer den Droplöt verantwortlich dafür ist, dass es eben nicht illegales Droplöt sozusagen. An hier sozusagen den oder die Person dann kennt legal ugesicht gehen. Also geht das immer der Direktiv, soll das hier umgedreht gehen, dass auch eben Plattformen müssen Filtern ersetzen. Ich meine, Sam, du wolltest noch etwas sagen. Ja, also wie gesagt, Safe Harbor, das trifft ja eigentlich so US-amerikanische Sporten so. Für den Rest von der Welt gilt das natürlich nicht, weil nicht die ganze Welt aus USA. Und voilà, also nein, verstehst du mich, mein letzten Update dazu, dem Thema Standpunkt, genau, aus auch den, dass voilà, das System responsabel aus den Druck blöd und das Plattform eigentlich nicht dafür können responsabel gemacht gehen, was dann da rupgelöst ist, außer eben, wenn sie das also wenn sie gesehen, dass das illegal auch an ihrem Land, wo die Plattform geht, und sie machen einfach nichts dagegen, dass sie dann responsabel gemacht können gehen, aber normalerweise wäre das halt die übliche, so mal Taktik von der Plattform, für einfach zu sagen, ja gut, wir sind nicht responsabel dafür, was als User rupplöden. Also ich meine, ob genau die Problematik können wir nur dann noch ein bisschen mehr im Detail gehen. Los ist aber so, mehr haben Apps gemacht. Wir haben ein paar geschafft. Ein bisschen mehr wie sonst. Kann ich bald sagen. Und zwar haben wir Positionsprobleme geschrieben. Vielleicht kann du ein paar von euch so ganz kurz einen Überblick geben, was so Positionsprobleme ist und was so da drast, also grob draufsteht. Ja, du an dem Positionsprobleme holen wir, wie ihr die Nummer schon seht, holen wir Position zu der Direktiv. Und wir gehen eisen Legislateuren Rekommandationen mit auf die Weg, wie sie die einzelnen Artikel von der Direktive sollen umsetzen. Ne? Und dabei geht es nicht nur um die zwei kontroversen Artikel, den Artikel 15 und den Artikel 17, wo man nicht so froh damit sind, aber es geht auch über all die anderen Artikel von der Direktive, wo man teilweise aber schon ein bisschen mehr froh damit sind, weil da sind noch Artikel dabei, die erlauben nicht Ausnahmen zu machen vom Copyright, dass die bestimmte Benutzung explizit legal toleriert gehen. Und da sind wir am Anfang auch ganz froh darüber. Und da gehen wir als Legislateur sogar mal auf den Weg, dass am Anfang die Sachen sollen auch auf so eine Manier implementieren, umsetzen, dass das doch tatsächlich den Leuten läuft. Zum Beispiel gesagt in Artikel 3, gesagt eine Exception für, wenn ich will, Text und Data Mining machen für wissenschaftliche Forschungszwecke. Und das von hier wissenschaftliche Institut, lo will ein bisschen gucken, am Anfang, was geht es von da nicht, da draußen, auch lo Sachen, die in der Copyright stehen, für du eben aus dem Ensemble von denen da nicht Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das soll explizit erlaubt sein. Und da sind wir dann auch dann, dafür, dass eben die Ausnahmen zum Copyright dann noch soll so effektiv wie möglich umgesetzt gehen. Du musst zum Beispiel garantiert gehen, dass ein Forscher auch tatsächlich den Zugang auf alle die Sachen, auf all die Kontinuen haben, ohne dass du durch irgendwelche Schutzmaßnahmen darüber gehindert gehen, dass die Forscher auch freuen, was Schutzmaßnahmen am Weg sind, dass sie Aktien brauchen, ohne, da sollen sie den innerhalb von 72 Stunden sollen sie den kreieren. Ja, also da kann man ein bisschen gleich sagen, ich wollte noch ein bisschen mehr im Groben ein bisschen gucken, also du hast schon in Artikel 3 geschwappt, ich bin Artikel 3 erfüllt, weil die gehen ja euch zusammen. Was sind die anderen Artikel noch so am Groben? Was befassen die sich? Ja, dann haben wir den Artikel 5, da geht es um den Enseignement, eine Ausnahme für den Enseignement. Geht um den Artikel 6, das ist eine Ausnahme für Museen und für Bibliotheken, all die Institutionen, die responsabel sind, eben als ein Heritage kulturell zu präservieren. Dann geht es um den Artikel 7, da geht es mehr spezifisch darum, für das die Copyright-Inhaber nicht auf die Idee können kommen, nur durch technische Mesuren, also Schutzmaßnahmen oder durch speziell kontraktuelle Dispositionen, dass denen auf die Idee kommen, die anderen Sachen auszuhebeln, die Exzeptionen, die bestehen. Und dann bei Artikel 8 bis 11, und dann überschneidet sich ein bisschen mit Artikel 6, da geht es am Fungal darum, Wirker, die am Fungal abandoniert sind. Das heißt, wo der Rest der Inhaber am Fungal sich nicht mehr dafür interessiert, das zu kommerzialisieren. Zum Beispiel all Computerspiele oder so, wo der Rest der Inhaber, die vielleicht noch existiert, sich momentan mehr auf neue Sachen konzentriert. Aber trotzdem, der wenn an der aktuellen Welt eigentlich die Sachen, die so verlost sind, nicht einfach so akkaparieren. Ne? Und den Artikel 8 bis 11, die gehen dann nicht, geht da was zu machen. Und dann den Artikel 14, die geht über Sachen, die explizit am Public Domain stungen, für zu verhindern, dass die Rechteinhaber oder Verwertungsfirmen so mal so, weil am Anfang sind sie ja nicht Inhaber von den Rechten, ob denen Public Domain Sachen, mir dachte, keine Verwertungsgesellschaften auf die Idee kommen, du ein paar Kleinigkeiten und den Public Domain Wirker zu ändern, und dann schwupps, die Wupps steht, du bist immer nachher im Copyright. Du redest darum, das zu verhindern. Und du gesagt, am Anfang am Resümee, am Anfang die Artikel, die wir bis jetzt hatten, wären eigentlich Artikel, die am Ende vom Bierger wären. Aber der Pfeffer, den können wir zum Schluss. Wie immer. Und das ist nämlich ein Artikel 15, den nur haben wir nicht drüber geschwert. Die schafft am Anfang eine neue Variante von Intellectual Property, was eigentlich schon mal nicht mehr die klassische Copyright ist, aber das ist eine spezielle Copyright für kleine Pressesnippets, wo du wirklich auf ganz kurzen Zitaten, also Linken auf Presseartikeln oder einfach nur Titeln von Presseartikeln, soll Copyright stehen. Da sind wir natürlich nicht so froh darüber, dass das eh von den zwei Artikeln, wo du Proteste dagegen fahren. Und dann zu der Letzt haben wir den Artikel 17, wo der Viri schon im Detail drüber gegangen war. Das ist die ganz berühmte Sache mit den Upload-Filtern, die ich nicht so nennen darf, aber das kommt aber darüber raus. Plattformen sind responsabel am Allgemeinen für die Sachen oder sind responsabel gemacht für die Sachen, die die User drauf uploaden. Und das ist ihre Responsabilität, da Mesuren zu treffen, für zu verhindern, dass die User Sachen sollen drauf uploaden. Und du willst nach gern etwas Kleines dabei, so was wir so noch nicht annimmt gehen als beim Artikel 17, nämlich das Ganze, das schränkt ja dann nicht nur die Trier- Freiheit von den Benutzer an den Plattformen oder sozusagen zum Polizisten, da wir gehen, aber gleichzeitig schärft doch die Konkurrenz zu den aktuell bestehenden Plattformen auf. Weil eine neue Plattform, die könnte, sobald sie groß genug ist, muss die filtern oder die Dispositionen muss sie irgendwie umsetzen. Und die hat die Erfahrungen nicht. Das heißt, die muss bei den Großplattformen ankaufen gehen, für denen hier Software zu kreieren, für direkt up to speed sollen zu sehen. Das heißt, sozusagen neue Arrivant oder so, stehen ein bisschen unter der Vorteil von den Platzhirschen, von den Leuten, die schon da sind, weil sie von denen am Anfang auch ein guter Rot oder auch sogar Software brauchen, um hier können legal zu funktionieren. Ja, also Milo Enke, kurz einen Überblick geschafft. Noch ein bisschen zurück zu die Direktive. Also viele die Lohnlöschen, die sich vielleicht auch mit dem mit der europäischen Gesetzgebung oder wie so Gesetz lebt, nicht vertraut sind. Also ein Direktiv aus der App ist, wird zwar die EU-Kommission bzw. das EU-Parlament dezidiert, aber die EU-Mitgliedstaaten muss das noch jeweils selber implementieren und das Nationalgesetz. Das nennen die dann ratifizieren. Und deswegen sind die Direktiven manchmal so ganz kompliziert zu lesen, weil da verschiedene Paragraphen drin sind, die optional sind. Und auch bei dieser Direktive gibt es Paragraphen, die optional sind, ob dem wir dann hin und nach zu schwätzen kommen, beziehungsweise das sind ganz spezifische Sachen. Vielleicht ein bisschen noch für so ein zeitliches Bild zu gehen. Sam, bis wann hat dann als Lützebäuer Regierung Zeit für die Direktive umzusetzen, zu ratifizieren, wie man das nennt? Naja, also als Regierung hat bis den 7. Juli in der Zeit für das eben umzusetzen. Und ja, das ist noch nicht mehr so lange, ne? Weil, wie wir alle wissen, als Regierung auch momentan ein bisschen mit anderen Sachen geplot. Noch immer. Und das kann nur irgendwann. Das hat es aber nicht darüber gehört, die CETA zu stimmen. Ja, ja. Schon, mit dem Problem ist es noch high. Von mir, also die als Positionsbarbeier, muss man irgendwie Unsinn kriegen. Das heißt, das müsste dann auch noch geschwind sein, wüke, dass das eben nur so zeitlich knapp kann gehen. Und dann die Regierung ja gerne dann einfach Sachen, die die EU-Direktive, also die Direktive dann einfach tell-kell umsetzt, ohne großartig, ja, keine Ahnung, ob die nationalen Gegebenheiten aufzupassen. Und da kriegen wir wirklich Situationen und voilà, dafür wollen wir das dann eben noch ein bisschen ja, verändern. Und voilà, dafür ist also das auch halt, wie wir mit den Positionsprobe ja geschrieben haben. Mhm. Also auch für die Nullasch oder Bäusen, dieser Podcast wird natürlich viel geholt, also viel abgeholt. Natürlich am Moment, so, zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade abholen, haben als Regierungsmember bzw. als Parlament die Positionsprobleme noch nicht geholt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, werden sie die schon haben. Wie gesagt, wir haben die Positionsprobleme geschrieben, da stehen verschiedene Sachen dran. Wir haben schon einen großen Überblick gemäht über die einzelnen Artikel. Also will ich gerne ein bisschen, wirklich ein bisschen mehr an den Dirty Detail rangehen. Und ich gebe gerne ein bisschen über die einzelnen spezifischen Artikel schwätzen, beziehungsweise über die Forderungen, die so draufstehen. Noch ein bisschen etwas Kleines neben uns. Die Positionsprobe ist natürlich auch vom Club geschrieben gehen und den aus von vielen Mitgliedern geschrieben gehen. Und wir haben ein bisschen die Artikel noch abgedehnt und dann nehmen, dass das nicht wieder ein alles muss man. Also das Positionsprobleme als Basis gesehen von 5 Leuten geschrieben gehen. Erstens mal die 3, die heute hier am Podcast sind und danach von 2 anderen Mitgliedern. Wo sind natürlich auch eigentlich wieder ein Merci, so, den sie wirklich während den letzten 3 Monaten ungefähr so viel Zeit und Blut gestochen für den zu schreiben. Aber da gehen wir dann mal direkt auf die ersten 2 Artikel ran, an die, das ist sogenannte Artikel 3 und 4, die gehören zusammen. Alle haben schon vorhin denken, kurz so gerast, es geht hier hauptsächlich darum, was Forschung Ubelang op Copyright geschützten Donnen oder Daten op Vierker, wie der doch immer will nennen. Was war das dann die größten Unterschiede zwischen Artikel 3 und Artikel 4? Ja, den Artikel 3 setzt dann von Geholle den allgemeinen Kader, wo also von wo dem Text dann Data Mining geht, also den Internet zu explorieren, Donnen zu sammeln und dann eben für Forschung auszuwerten, während den Artikel 4, die geht mehr spezifisch am Fungerhol um die Exception von der Exception an auch eigentlich weil den Artikel 3, den regelt die Sache, ja, am Fungerhol du matten am Fungerhol, dass den Forscher auf eine gewisse Manier allgemeine Lizenzen kriegen, für das zu machen, was sie wollen machen, an den Artikel 4 zum Beispiel den schwätzt dann am Fungerhol du von Detailen eigentlich, wie die Lizenz geriert gehen, können die remuneriert gehen, können die nicht remuneriert gehen, oder wer das zum Beispiel, weil du bestimmten Rechteinhaber oder so nicht wollen, dass die Sachen wie Data Mining verwendet gehen oder so, boah, du gehst ja sowieso einen globalen technischen Standard, dass du robots.txt. Weil nur eine automatische Auswertung von den Daten am Fungerhol ist ja nicht von gestern. Ich meine, das geht ja schon. Das ist zum Beispiel eine von unseren Förderungen, dass wir so ein letzter Legislator muss das festsetzen, dass wenn ein Rechteinhaber nicht will, dass ein Donner für Forschung benutzt wird, dass das über den Standard gemäht wird, wie der Robots.txt, wo ihn da gibt, einen Header dran setzt oder beziehungsweise eine Zeile dran setzt, wo da steht, ich will auch nicht, dass meine Daten für Forschung benutzt gehen. Aber ich meine, auch in zweiten interessanten Unterschied zwischen Artikel 3 und Artikel 4 ist, dass Artikel 3 sich spezifisch auf Forschungs- und Kulturinstitutionen, also Museen, Bibliotheken und so, ja, ob die sich, wie sie gehen, also, bezieht sich auch darüber, an Artikel 4 geht noch ein bisschen weiter, dass eine Sache auch für jeder, die will Forschung betreiben. Das heißt, wenn ich als Privaten zu wissenschaftlichen Zwecken wählt, Forschung abzunehmen, beziehungsweise als eine Privatfirma, so nicht mal, die Forschung will betreiben, da greift dann Artikel 4. Und Artikel 3 ganz spezifisch auf Universitäten, Kulturinstitutionen, Forschungsinstitutionen, die sozusagen an der öffentlichen Hand sind. Gewesen. Was sind da zum Beispiel die großen Forderungen, die wichtigsten Forderungen, die man am Artikel 3 an am Artikel 4 so, beziehungsweise bei den Positionspapier geschrieben hat. Ich gebe mal so, dass wir den 72 Stunden Delay bis in Zugang garantiert muss sein, falls eben technologisch Schutzmaßnahmen in Databinding verhindern. Ich meine, das ist schon mal eine Forderung, die auch raussteht, dann wo mir du auch können so, okay, 72 Stunden schenkt, das ist wirklich realistisch zu sehen. Wie kann ich das vorstellen? Also, ist die Forscher nicht will, ob wir Forschung betreiben, und du sind eben also ein Kopierschutz drauf. Wie kann ich dann vorstellen, dass ich auch in die Donne komme, für Forschungszwecke zu machen darüber? Also, man hat die Förderung von 72 Stunden. Moment, ich gucke gerade ein Geheim. Ich schon los, zufälligerweise, habe ich nicht den Namen. Und ich kann mich schon ein bisschen am Fungal und als Tierfriedung erinnern. Also, es geht ja am Fungal nur darum, zu verhindern, dass wir technologische Maßnahmen einfach so mal blockiert den Aktien, ob die Wirker blockiert wird, dass ich nicht kann eben akzidieren. Und hier ist es dann so, dass ein Forscher, der gerne Aktien hat, der noch immer merkt, dass er keine Aktien hat, die kann dann an einer ersten Lesung kann dann mal freuen, für Aktien zu kriegen. Das heißt, im Moment eigentlich muss der Rest der Besitzer eben das nicht machen, für dass der Forscher Aktien kriegt, vielleicht einen speziellen Code geben, dass er eben dann eine Aktie drauf hat oder so sich ein Tweet so oder so, wie ihn das möchte. Oder dass die Software selber vielleicht erkennt, dass die Benutzung ist, die an der Reihe ist. Aber zumindest mal der Forscher, der darf nicht mehr wie 72 Stunden blockiert sein. Das ist, wenn du von dem Moment an, wo der Forscher fragt, hey, ich hätte gerne eine Aktie oder ich komme noch nicht weiter, bis zu dem Moment eigentlich, wo er weiter gelost wird, wo er weiter könnte, darf er nicht mehr wie 72 Stunden vergehen. Und du musst zwischen natürlich Trash den Herber so abstellen, dass sie der Forderung können noch kommen. Ne? Mhm. Und ich meine, du nur, da kommen wir bei Artikel 7, mehr genau, was geschieht, falls nur den in 72 Stunden den Aktionären nicht gehen hat, weil das geht am Artikel 7 dann geregelt. Ich will heute noch so eine Förderung stellen, die interessant ist, und zwar Remote-Zugang soll erlaubt sein. Was hört sich da ob zu oder was war die größte, oder einen von den Defiziten, die momentan an der Direktiv draufstehen? Und du spielst ja die Förderung, Remote-Zugang soll erlaubt sein, ja, mit dran. Ja, das ist für uns allem am Zustand vom Homeoffice, wo das interessant ist, aber nicht nicht mehr. Die Forscher, die haben ja am Funk Rolle, hier Büro an ihrem Institut, wo sie da vielleicht auch ein kleines Datencenter dran haben. Und wenn sie nicht gerade am Büro sind oder so, haut es das, können die Forscher viel auf ihre eigenen Sachen zugreifen, die im Büro gespeichert sind, eben via VPN oder so. Sie können Sachen auf Computern, die nach am Forschungszentrum sind, können sie starten und so. Und da soll es dann im Moment auch erlaubt sein, wirken, auf die man hier von daheim aus eben vier Tage zu akzeptieren, auch wenn sie physisch nicht am Büro sind. Boah, schon am Anfang auch das Szenario, Teletravail nimmt mich nicht nehmen. Es kann ja auch sein, dass der Forscher sein Datenzentrum gar nicht an dem Institut hat, dass er freiwillig an einer Cloud tut, zusammen mit anderen Unien oder mit anderen Instituten einfach vier Kästchen zu spüren oder weil er wirklich viel Puissance der Kalkül braucht. In dem Moment bräuchte ich auch sogar für seine Arbeit vom Büro aus bräuchte schon einen Remote-Zugang, weil du müsst über das Internet auf einen anderen Computer zugreifen, den dann direkten Zugriff auf die Daten hat. Das soll aber kein Obstakel sind. Das heißt, Remote-Zugang soll erlaubt sein. Man muss natürlich auch garantiert sein, aber dass keine Abhüge geschehen mit darf nicht gesagt, dass hier blanket Remote-Zugang ist verboten. Das soll explizit erlaubt sein, auf ein Copyright-Wirker. Das ist ja ganz interessant, für was man die Förderung rausschreibt, weil das leider so, dass Direktiven oder beziehungsweise gerade so eine Harmonisierungsdirektive in diesem Fall gerne manchmal ein bisschen abstrakt ist und das ist immer viel Interpretationsspielraum möglich. Und das ist wirklich so, dass in der Direktiv nicht richtig festgelegt wird, was da das bedeutet, der Forscher darf dann benutzen, also Copyright-geschützt dann benutzen. Weil das kann ich so auslegen, dass ihr seht, ja, das geht just auf dem Territoire vom Institut, das heißt so um Gelände von der Uni hat den Zugang zu den Computern, die da stehen, wo dann noch die Copyright-geschützte Wirker draufstehen. Wir sind aber, wie gesagt, der Meinung, dass auch der Remote-Zugang soll erlaubt sein, weil das einfach das nicht verhindert wird, beziehungsweise dass einfach zu Schwierigkeiten, beziehungsweise zu Defiziten geht, kommen, wofür schon da geht, sozusagen, ja, stockieren, weil, oder stagnieren, weil sie eben nicht könnten hier Forschung betreiben. Wir haben auch noch andere Förderungen, die ganz wichtig aus meiner Meinung nach, weil das ganz auch in der Direktiv manchmal ein bisschen komisch. Und zwar schreiben wir dran, Veröffentlichung von Ergebnissen von Forschung auf Copyright-geschützte Wirker soll erlaubt sein. Heute tatsächlich die Direktiv das nicht richtig festgesetzt, also soll auch die Ergebnisse dafür veröffentlichen. Ja, du kannst es ja so, dass ich kein so, wenn ich Data Mining mischt auf Copyright der Wirker, dass eben die Synthese, die hinterher vermischt, dass das sozusagen ein Derivat wäre von dem copyrightierten Werk. Und Derivat, da fehlen ja eigentlich auch nicht der ursprüngliche Copyright. Also irgendein Werk, was sich von einem anderen auflädt. Wir haben in diesem Fall auch das hier nicht so, weil wenn die Data-Mining mischt, dann hält ja so eine große Quantität von Daten ran. Und du bleibst ja nur am Endresultat von der Etude, von der Forschung oder so, bleibt du nicht mehr viel von den Spezifizität von den individuellen Wirken übrig. Das heißt, das ist nicht so, wie wenn du das Resultat irgendwie durch die Wirkung ersetzen. Nur für ein Beispiel zu geben, wenn du eine Etude möchte, über mehrere eine Statistik möchte, wie viele mehrere haben ein Happy End oder wie viele mehrere haben kein Happy End. Die Zahl, die du hier rauskommst, oder vielleicht doch die Abschlüsselung, genau Art von Märchen, was ein Happy End hat oder was kein Happy End hat, das ersetzt ja nicht Märchen. Du hast ja die Geschichte von den einzelnen Märchen nicht erzählt. Und du musst dich dann aber vergewissern, dass das aber so erlaubt ist, weil das ja trotzdem deriviert. geht das nicht mehr ganz viel von dem individuellen Werk übrig bleibt, weil so viele Werke zur Summe geholt gehen. Aber das ist wichtig, dass das explizit spezifiziert wird, weil sonst kann der Forscher irgendwann einen Prozess gemacht gehen, irgendein Märchen mit einem Happy End werft dann, irgendeine Note von einem Märchen mit einem Happy End werft dann dem Forscher vier oder so, du hast mein Märchen kopiert. Weil eine ganz generelle Idee, die in allen Märchen findet oder so ein bisschen rumgehen würde. Ja, und ich fand doch einfach wissenschaftlich gesehen, also ich denke kontraproduktiv, wenn ich nicht die Ergebnisse für seine Forschung veröffentlichen, weil das ist ja gerade die ganze Sinn von der Forschung, dass er neue Erkenntnisse erzielt als Donne, beziehungsweise als Experimenter, an die er veröffentlicht, für das so ein ja, den Wissensstand von der ganzen Menschheit besser, also erweitert geht, und das geht eben just durch, wenn ich auch die Ergebnisse von einer Forschung kann veröffentlichen. Also das ist ja auch einfach, wie gesagt, philosophisch gesehen, also ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich so, also du darfst eine Forschung machen, aber die Ergebnisse, die darfst du nicht veröffentlichen. Forschung ohne Veröffentlichung ging ja eigentlich noch nicht funktionieren, weil das ganze Remunerations- und Reputationssystem von der Forschung funktioniert ja gerade mit Veröffentlichung. Die Forscher als Dichter, die möglichst viele Veröffentlichungen hat, das heißt, wenn ich keine Publikation darf, machen auch mal nicht an einem wissenschaftlichen Journal, ja, was möchten dann? Ne? Da könnt ihr ja nicht weiter. Also fällt er schon etwas an, wo der so die Förderung vom Artikel 3 und 4 fand ich extrem wichtig. Weil wir, wie gesagt, minder viel, wir können nicht auf alle einzelnen Details gehen. Vielleicht schon der ja nach eng bei Artikel 3 und 4, wo der so, der ist wirklich wichtig, den muss man halt zählen. Also die gibt schon erwähnt und natürlich beim Artikel 4 den globalen technischen Standard. Ich meine, da sehen, wo wir auch als Club können so, dass das wichtig ist, dass das so das klappt, dass der Standard gilt, dass jeder den so benutzen soll. Darum sieht man, dass ein Egen, ein Züppchen um Kachen, also darum, oder dass wir mal fünf verschiedene Standards gehen, weil Frankreich meint, sie müssen andere Standards machen wie Deutschland oder Spanien oder Österreich nicht gesehen. Voilà, dafür. Ja, du kennst ja den NXKCD, ganz interessant. Kann man machen, einen Standard für all die anderen Standarden zu verähnlichen und zack, um man einen neuen Standard, den neben dir leid. Andere Meme. Mit Fleisch über das Gesetz kann ich das wirklich festsetzen, Logotat benutzt und das muss benutzt gehen, also ist nicht anders. Weil wenn das ist nicht mit so Artikel 3 und 4. Ja, wir haben noch einen Artikel, eine Forderung auf unserer Website zum Artikel 3 und 4 gestracht. Dass du nicht mehr eine Data-Mining als Ausnahme festgelöst wird, weil sonst riskiert er nur zu viel genau, zu viel pingelisch analysiert zu gehen, den Dotoforscher, was der möchte, ist das wirklich Data-Mining oder ist das irgendetwas anderes, weil wenn du irgendetwas anderes hast, dann ist es ja warum verboten. Ne? Das heißt, du sollst wohl schon so gewählt sein, dass es aber dem Forscher erlaubt, als Sorte von Forschung ob Copyright die Texte und Materialien zu machen und dann nicht so ganz spezifisch bei bestimmten Sachen soll, beschränkt sind. Das könnte ich auch so verstehen, dass Data-Mining am Fungal nicht mehr den nächsten Schritt ging bezeichnen, nämlich Daten zu sammeln, aber nicht dann die Daten effektiv zu studieren, eine Datenanalyse zu machen, eine Synthese davon zu machen. Das soll ja natürlich erlaubt sein, weil Sammeln ist ja effektiv nicht mehr den nächsten Schritt. Und da halten wir doch ab, dass das präzisiert wird, eben an einer nationalen Umsetzung. Dass es eine breite Definition benutzt wird. Ja, eine interessante Analogie, du wärst ein bisschen, wenn ich gebe so ein, du darfst ein Lied noch machen und das geht nicht einer, du gehst ja nicht dafür ungesicht in einer Copyright, wenn du das Lied nehmen darfst mit Akkordeon noch spielen oder so. Das wäre ja ein bisschen kontraproduktiv, so ein Schmoll. Auch in diesem Kontext. Also Artikel 3 und 4 geht sich um Forschung, Artikel 5, der geht ja um ein Thema rund, was gerade mehr an dem Sam auch wahrscheinlich ein bisschen nach mir nur im Herzen leidet. Aber auch von der Forschung muss ich nicht so weit fordern, und zwar als das Education bzw. Bildung. Du hast schon viel ein bisschen, wo du angerabt hast, dass das Artikel 5 geht um Bildung und dass du zu Exzeptionen soll kommen. Der Punkt bei Artikel 5, der leitet ja mehr auf digital Education, die man ja auch gesehen hat, in den letzten Main, gerade das letzte Jahr, ganz wichtig ging das durch die Corona-Pandemie, die man hat, slash noch hund, vielleicht zu dem Moment, wo wir diesen Podcast releasen. Und geht im sogenannten Cross-Border Teaching Activities, also im grenzüberschreitend Layer-Aktivitäten. Was ist dann nochmal das größte Ziel von diesem Artikel 5? Sam, du kannst das vielleicht. Naja, also, das größte Ziel von diesem Artikel ist ja eigentlich, respektive von dieser Ausnahme, also, dass die konzerniert Personen, die eben soi-disant so dann Enseignants sind, Edukateuren oder so sich irgendwie am pädagogisch-edukativen Bereich schaffen, dass für die, die selbst Rechte, also minimal Rechte ganz Europa, für Copyright und autorisches rechtlich geschütztes Material eben für hier pädagogisch, edukativ Zwecke zu benutzen. Das geht ja schon viel drin an gewissen Mosen, da sind natürlich früher vielleicht noch ein zu gesehen und zu so verschiedenen DVD, nicht mit DVD, mit Videokassetten oder so, wo draufstehen, darf nicht an Publikum gewissen gehen, aber für edukativ Zwecke geht es. Das kennen vielleicht noch verschiedene Alhusen und da ist noch rum. Und das ist eben Lohai für eben einen großen gesetzlichen Kader zu machen, eben dass voilà, dass die Leute, die an dem Milieu arbeiten, auch wirklich protegiert sind und nicht nach von komischen Copyright-Kluen, die nur noch müssen, ja, das ist plastische Lust, so ist es einfach. Und ich muss dazu sagen, dass den Artikel 5 relativ groß ist, respektive, dass man da viel Förderung hat. Da geht es dann, also von, ich muss gleich gerade nur gucken, ich weiß noch nicht ganz am Kopf, da sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 Förderungen, allein nur für den Artikel 5. Voilà, das heißt, du sagst ja doch schon ein bisschen, dass eben du viel, sagen wir mal, Redebedarf hast, respektive Besuch hast, für Sachen klarzustellen. Ja, also ich hatte vorher schon gedacht, so ein Direktiv lässt viel Interpretationsspielraum auf vielen Punkten. Aber gerade ein Artikel 5, also ein Artikel, der ganz viel Interpretationsspielraum bietet. Ich finde, gerade wie du gesagt hast, den Artikel 5 bezieht sich auch hauptsächlich auf die Digital-Education. Also ich schätze da immer von, ja, Wirker, Copyright-geschützte Wirker sollen an digitaler Education dafür benutzen, auch grenzüberschreitend und so. Aber just, wenn ein sicher elektronisches Umfeld benutzt wird. Das ganz interessant lohnt der ganze Sache ist, dass die Wert nie definieren, der ganze Direktiv, beziehungsweise relativ unklar, wenn definiert, wann die Wert definiert wird. Und mehr haben wir da eine Forderung bezieht sich hier auf diese Sachen. Zwar sicher elektronisch Umfeld klar definieren. Was ist da für uns ganz wichtig, dort zu definieren, bei den sicher elektronischen Umfeldern? Also sicher elektronische Umfelder umfasst alle digitale Plattformen, Abgriff, aber nicht nur E-Mails, Kommunikationsservice, Gruppenchat oder andere elektronische Kommunikationsnetzwerke, Service, die eben für einen edukativen Zweck genutzt gehen, obwohl der Zugang eben limitiert ist, ob Schulpersonal, Edukateuren, Schüler, Studenten und Personal, was eben an edukativen Institutionen schafft. Dabei ist wichtig für eine zu enge Definition von denen sicheren elektronischen Umfeldern zu evitieren, weil das könnte dazu führen, dass Plattformen, die eventuell in der Zukunft benutzt gehen, dass die eben nicht unter der heutigen Ausnahmen gefallen. Das heißt, du gibst mir dem Legislateur eben proposiert, für das ein bisschen was zu halten, damit sich da nur nicht irgendwie ein bisschen Zukunft verbaut, weil ihn dann eben zu strikt war. Also praktisch Beispiel, wenn die Gesetzgeber logisch festhalten, das sicher elektronische Umfeld definieren mal Microsoft Teams oder was sie eben gerade in der Schule benutzt zu diesem Zeitpunkt, würde das bedeuten, dass man in der Zukunft ein Problem hätte, wenn ein neuer Service könnte, den vielleicht viel besser ist wie Microsoft Teams oder WhatsApp oder wie all oder Zoom oder ich will mich hier nicht ob eng Dinge speziell festlegen, dass in der Zukunft dann das nicht kann benutzen, für darüber Copyright geschütztes Material zu verdeilen für die edukativen Zwecke, weil das einfach dann nicht definiert wird. Also die solche elektronischen Umfälle, die zählen sich ein bisschen durch die ganzen Artikel in dem Sinn, weil es immer auch von Cross-Border Teaching Activities geht, also grenzüberschreitende Aktivitäten. Den Artikel befasst sich hauptsächlich, will sich hauptsächlich mit digitaler Nutzung befassen. Mehr schreiben aber in unserem Positionsprobier auch dran, auch nicht digital edukativ Aktivitäten erleben. Was tut dummer da ob sich? Naja, also das ist so, dass Education zwar immer mehr digital gibt, aber trotzdem noch immer die eng oder andere Form von analoger Form von Education wird Kinder, mit der von dem nicht vergessen, das heißt, mit der von nicht so ein okay, dass die dort Copyright-Exceptionen eben just fehlen. Digitalen Bereich von der Education gilt, aber nee, das muss auch für den analogen Bereich von der Education gelten. Eben, da macht man so ein, okay, alles, was Education ist, muss von den Ausnahmen können profitieren. Früher, als der Schulmeister halt mal mit den Klassen einen Film gucken gegangen, an ihre Kinosaal am Keller oder so von der Schule, einen edukativen Film, so Sachen, sollte auch noch immer weiterhin möglich sein, noch am digitalen Zeitalter. Also auch von mir als Chaos Computer Club, ja immer für mehr digital Edukationswerbe, so mal so, weil man einfach auch gesehen, dass das hier im Land ein bisschen hapert darunter. Und ich meine, dass gerade weil ich selber am edukativen Bereich tätig bin, merke ich einfach, dass ein 100% digitale Edukation wird nicht funktionieren. Ich muss ihn immer irgendwie ein physisch / analog Präsenz auch haben. Und digitale Tools können aber da unterstützen, beziehungsweise Zeit in überbrücken, wo dann eben vielleicht nicht mehr das Präsenzunterricht zu halten. Und deswegen denke ich auch, dass es halt ganz wichtig ist, auch durch die Copyright-Ausnahmen weiterzuführen. Sache bei dem Artikel 5, die schreibt ganz viel über Schule, aber es geht ja nicht nur Schule als Education. Wir haben eine Förderung dran, die heißt formal und non-formal edukative Aktivitäten aufdecken. Was das da die große Sinn hat und drin? Was wollen wir dann auch non-formell oder non-formal Education erlauben, dass sie die auch Copyright-geschützte Material dafür benutzen? Naja, also das ist ganz einfach. Ich meine, Education geschieht nicht nur in Schulen. Education an Pädagogik fand man natürlich auch an Maison Relais zum Beispiel, an Kirchen. Das ist aber nicht nur auch so mal einfach Weiterbildung, das ist ja auch eine Art Education, auch wenn das für Erwachsene ist. Voilà, und das, da meine ich mir non-formale Education, meine ich mir da, das, also das bezieht sich darüber. Und es wäre ja auch ziemlich kontraproduktiv, einfach zu sagen, okay, es darf nicht mehr Schulen, also Schulen, Unien oder Lycée, wie auch immer, von den Ausnahmen profitieren, dann muss man auch zu hingehen und sagen, okay, edukativ, formal und non-formal edukativ Aktivitäten fanden eben nicht nur in der Schule statt, sondern eben auch in den anderen Bereichen, wie sie beloffiert und annimmt tun. Dafür wird auch nicht mehr gerecht und normal, dass die eben auch eben von den Ausnahmen können profitieren. Mhm. Weil das auch einfach nach einem anderen Hintergrund vielleicht dran drin. Das ist auch Zukunft, sieht auch ein bisschen so aus, dass auch viel mehr mit externer geschafft wird, so ein Schmoll. Und da wird ja auch dann irgendwie komisch, wenn ich so ein Hai. Du als Externe darfst ja auch Copyright-geschütztes Material benutzen, mir just, wenn du an einer Schule unterrichst und nicht, wenn du als Coach an einem erwachsenen Bildungsvortrag etwas herstellst. Das gibt ja auch dann eine Bürokratie Schwierigkeit zu schaffen, für genau zu definieren, wenn ich als etwas formal edukativ, also im Sinne von einer Schule, Uni oder nicht, aber wenn ihr also eben nicht dazu habt, dann wäre es dann nicht erlaubt. Deswegen sagen wir einfach, hey, mach auch hier eine breit gefächerte Definition, all Formen von Education einfach generell erlernen, das erspürt uns viel Schwierigkeiten an sozusagen Bürokratiehennung. Alle müssen alle von den Förderungen müssen da schon 3-4 gestalt. Als nach eine Förderung da, wo du siehst, ja, Dave, die muss man vorstellen. Weil ja, das es geht doch ein kleines Dut, wen am Anfang was für Personen können von der Exception profitieren, ob das wirklich schon immer ein diplomierter Prof sind oder auch Leute, die enseignieren, mit einem anderen Statut, weil es gibt nicht nur Schulmeister und Prof, mit Kinoredukatoren, Sozialpädagogen, Sonderpädagogen, andere professionellen und medikativen Bereich. Auch die, sobald sie für eine Klasse stehen oder so, sollen sie auch können von draußen profitieren und noch ja, Handlanger sozusagen am Physikunterricht Tapariteuren oder so Leute, die vielleicht dem Prof helfen oder dem Enseignant helfen, die kurz präparieren, sollen auch können copyrightiert Material so mal so in Hand haben, für eben die Vorbereitungen können zu machen. Das ist dafür haben wir eine Forderung, wo wir da so haben, dass alle Individuen, die mit einer edukativen Institution affiliiert sind, auch sollen können von der Ausnahme profitieren und nicht nehmen den diplomierten Prof. Mhm. Also alles am Kader natürlich von ihrer Arbeit. Ja, ja und ich meine, das könnte ja ein bisschen die Firmen, die wir gerade vier gestartet haben, das wäre ja auch nicht kontraproduktiv, wenn da müsst aufhängen, Copyright-Geschützmaterial aufzusetzen, dass eben just den Prof drücken könnt und nicht den in anderen, den aber an der Schule schafft, mehr, aber dann dazu kein Recht hat, für die Donne zu kommen. Und das wäre auch nicht einfach für bürokratischen Opfer, dann technischen Opfer, den Schultern dumm ist leisten, für genau zu kontrollieren und aufzusichern, wen da lohnt, der Zugriff auf die Donne hin oder wen nicht. Naja, für mich wäre dann die Zweitförderung, die du hier ist, keine Kompensation für Rechtebesitzer, falls wir eben an einem negativen Kontext genutzt gehen, weil momentan oder so wie die Direktive dafür geht, seht ihr, dass eben in Rechtebesitzer Kasuren ich will eben trotzdem bezahlt gehen oder sonst irgendwie renumeriert gehen, falls mein Material für edukative Zwecke benutzt wird. Und mir fordern dann einfach, dass das eben, dass den Paragraph, das ist der Paragraph 4 vom Artikel 5 eben einfach nicht implementiert wird. Einfach nur, weil wir der Meinung sind, dass alles, was zur Bildung kann beitragen für edukative Zwecke kann, genutzt sind, genutzt kann gehen, dass das in Donut nicht extra renumeriert wird, weil das einfach zur Allgemeinbildung zudreht und das einfach ein gesellschaftlicher Plus geht. Und dafür fanden wir eben, dass eben die Paragraph im Artikel 5 nicht so implementiert geht. Ja. Also das war doch viel darüber gesagt, es gibt Paragraphen an den einzelnen Artikeln, die optional sind. Und das ist eben nur wo man so ein den will man nicht, dass der Lützebäuer Legislateur die umsetzt. Los sind wir fertig mit Artikel 5, gebe ich so, und den Artikel 5, wie gesagt, geht um Education und Nutzung von Copyright-Geschützwerken an Education. Und dann kommen wir Artikel 6, über der Halle vom kulturellen Erben. Alla, du hast dich ja relativ viel mit dem Artikel beschäftigt, weil du auch, dich gemeldet hast, für die Position dazu zu schreiben, so ich mal. Was, ja, kannst du mal ein bisschen an den Details rangehen, was geht es an diesem Artikel 6? Du hast ja schon viel und ein kurz über kulturelle Erbe geschwärzt. Aber was ist die zum Beispiel speziell Förderungen, die wir da haben, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen so Ziel von diesem Artikel 6? Was denn das? Also hier jeder drum, für zu vermeiden, dass wir dann ein Black Hole haben am 20. und 21. Jahrhundert, wo von der Welt gar nicht mehr ging, erhalten bleiben, weil ja alles mit technologischen Mesuren geschützt ist. Und hier wären dann die Generationen dann noch, die gingen sich da froh. Und hier war das überhaupt von Kultur gelaufen. An diesen 2 Jahrhunderten oder so, dass wir nicht mehr übrig haben. Für das zu verhindern, sollte den kulturellen Institutionen, den Institutionen, die responsabel sind, für die Kultur zu erhalten, sollte es möglich sein, sich da über verschiedene Copyright-Bestimmungen, sowohl von legaler wie auch von technologischer Natur, erwäscht zu setzen, für das effektiv etwas übrig bleibt von unserer Zeit, dass das nicht ein neuen Dark Age geht, aber dass auch die Generationen da noch gesehen haben, sind aber trotzdem nur an den 200er haben aber die Musiker gewischt, das sind die Schmoller gewischt, Computerspiel-Szenen, die jetzt abkommen und so. Es soll möglich sein, von Geholl die Sachen zu präservieren. Ne? Und dafür gesagt, den Artikel dann noch auch dann eben in den ganzen Trapp Sachen vier, was dann eben die Museen da können machen und als Forderungen am von Geholl da haben drin, die beziehen sich am von Geholl nur um die mir genaue Umsetzung davon, wir sollen den Artikel ursprünglich gesagt für, dass die Museen können sich über das Copyright teilweise wegsetzen für die Sachen, die wirken, die an ihrer permanenten Sammlung sind. Aber es geht nur ein bisschen mehr kompliziert, wenn ein Werk schon an der Basis ein elektronisches Werk ist. Wert ist da lo am Funk lo, wenn in der Musik von Computerspielen hört, was für ein Spieler sind lo an seiner permanenten Sammlung, aber was für ein nicht. Weil er hört ja nicht unbedingt lo in der physischen Medium dafür, dass er lo nicht mehr freier wie mit dem Tableau oder wie mit so Sachen, wo er physisch lo das Original da hängen hört. Und dafür sind wir an dieser ersten Forderung sind wir dafür, dass wir eine weitere Definition haben, wo wir an einer permanenten Sammlung, an der Musik seiner permanenten Sammlung, das ist, dass man so ein alles, wo die Musik eine Lizenz hat, drauf hat, die nicht zeitlich limitiert ist, die nicht eben nur paar Monate aufleben oder so, wird konsideriert, wie wenn das eine permanente Sammlung wäre. An dem Moment dürfen das dann noch so bearbeiten, dass es immer accessibel bleibt. Also vielleicht nur Schutzmaßnahmen rausholen oder auch einfach nicht mehr nicht für die Besicher ausstellen oder so. Oder einen anderen Support zu kopieren, wenn du einmal den ursprünglichen Support, zum Beispiel ein Diskette, vom Anfang vom Homecomputer-Zeitalter aufhängt, zu desintegrieren. Dann haben wir noch eine wichtige Forderung. Wir wollen gerne einen Ablösch tun von erlaubten Zwecken. Ursprünglich sieht Direktiv, schwarz Direktiv, nur nicht mehr wirklich von der Präservation, aber nicht von der Ausstellung. Ja, also ich schwarz habe von der Konservation von Donnen, das heißt, dass Wirker gelagert gehen und sozusagen erhalten sollen bleiben für die Nullwelt. Aber ich meine, die Ausstellung von den Museen ist ja auch wichtig. Und deswegen haben wir die von den abgelöscht, von der Leibzwecke. Was soll man dann da so da dran? Aber ja, da soll man am Anfang geholt, auch wenn natürlich die Konservation den Hauptzweck ist, also es aber so, dass am allgemeinen Leben oder so also Musee da, für da hinzugucken zu gehen. Für da den Sachen noch kann gucken, die da sind. Es wird ja nicht mehr länger archiven, sondern in den Ausstellungssaal. Und dafür soll es dann noch möglich sein, eben an der Aktivität von Musee so viele relevante Aktivitäten wie möglich anzubannen. Weil auch die Katalogisation und Bibliografie da den Sachen rumfängt. Und eben dann noch die Ausstellung eben von den Werken. Ob sie im eigenen Sit. Ein bisschen wie an Artikel 3, wo sie quasi vergessen zu sagen, dass da die Veröffentlichung von den Ergebnissen von der Forschung soll auch erlaubt sein. Als sei auch ein bisschen, dass sie vielleicht auch vergessen zu sagen, die Ausstellung gehört aber vielleicht auch zu einer Kulturinstitution dazu, und nicht nur das Archivieren und Konservieren von Wirken. Genau. Und man muss ich wissen, Gesetze sind gerne präzis, beziehungsweise, wie schon wieder gesagt, ein Interpretationsspielraum. Haben wir auch nicht so etwas, wo wir so ein, oder als Förderung aus, keine Restriktion auf Tools mit den Formaten und Partner. Was wollen wir da mal so? Was ist das Ziel der Förderung? Na ja, da geht es dann von Grund drum, wenn ein Musee verschiedene von seinen Konservations- oder auch Ausstellungsaktivitäten da zu treten geht. Wenn sie zum Beispiel eine Firma holen, für ein Diskette, die unleserlich gehen, als für Tonnen nach rüber zu retten. Und da geht es drum, Und dann lo et Museen lo keng Restriktionen opgebrummt kreien, mat wem se dann vun externe Firmen oder auch vun externen Notieren dürfen ze Summe schaffen oder net. Dat heißt, Museen sollen do schon lo entschäde können haier mi hun lo Support, den as nemmi mat normale Moyen ze lesen, méi die dote Firma, die bidewer Service hun, fir nach ze lesen, da fir ze restaurieren, an da sollen se auch können den Service holen, ohne dat dann ho gesot gët, nee, die dote Firma oder die dote Noti, die steht lo bei enger schwarzer Lösch, den der dann net holen. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen wie Fedor mit an der, am Artikel 5, so, wo sie zwar ganz viel über die Freiheit schwätzen, aber nie richtig gesagt, zu wen da lo der darf benutzen, und hier auch nicht die Sache von Interpretationsspielraum, weil ich das nicht festlegt, dass ihr seht, hier die Kulturinstitution geht Freiheit gelos, da könnt ihr eben in der Zukunft dazu feiern, dass man dort zu Problemen kommen, wo da gesagt wird, ah ja, die darf zwar Konservation machen, für Copyright-geschützte Wirker, aber die darf da just machen mit den Mitteln, die da selber in der Institution zur Verfügung hat, ohne auf externen Partnern zurückzugreifen. Genau. Oder nehmen einen bestimmten externen Partner. Ja, das ist auch nicht wie an Artikel 5, was den sicher elektronischen Umfeld, wenn die zu eng definiert, dann haben wir da auch ein Problem. Ja, oder noch mehr schlimm, gedacht, wieso du das dat und dat OS benutzen oder süß ganz genau da geschrieben, du das süß für, wenn wir beim Ding zu einer Diskette bleiben, bei dem Beispiel, du das süß ein Programm XY benutzen für eine Diskette zu retten oder zu lesen. Da kommen wir schon bei dem ersten Problem, weil das von so ein Programm zu einem gewissen proprietären also Operating System läuft, respektiv noch mehr blöd ist, weil das dann, wenn das Programm total veraltet ist, respektiv nicht mehr funktioniert, und ich darf rechtlich gesehen, aber sonst genau das tut das Programm benutzen. Noch mehr bescheuert wäre, wenn sie genehmigt vorschreiben, benutzt Programm XY an der Version Alpha 1.0 oder so. Und natürlich, das probieren wir eben auch zu verhindern, damit es nicht zu explizit geht. Du hörst da schon von Software, von technischen Maßnahmen geschwärzt haben. Und genau da, oder unter anderem, befasst sich den nächsten Artikel, und zwar den Artikel 7. Also Titel, letztendlich Titel müsste man vielleicht ein bisschen erklären, weil das Wort, was man da benutzt, kennt vielleicht nicht jeder rein, den du baust. Den Artikel 7 heißt auf Englisch Contractual and Technological Override. Und da sehen wir schon so ein bisschen, dass das Englisch ein einfach geharter Spruch ist. Ne? Dafür ist auch Englisch ein Spruch, der relativ sehr kann lehren. Und trotzdem können verschiedene Wörter viel Bedeutungen haben. Und aus dem Kontext weiß eigentlich relativ sehr, was gemeint ist. Wenn du aber nur so Sprüche hörst wie Deutsch, Lützebäuerisch, ja. Eventuell sogar noch Französisch, du kennst mich nicht so gut aus. da geht das schon mich schwer, weil du kannst nicht einfach ein Wort benutzen und das hat da 15 verschiedene Bedeutungen, mit dann du musst eigentlich schon das korrekte Wort hören für den korrekten Kontext. Und das geht halt ein bisschen schwer, aber das Wort, was am besten dazu passt, auch an den heutigen Kontext, wäre dann das Wort übertrumpfen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Leute kennen. Das wird eigentlich, könnte das als die 1:1 die Übersetzung an Deutsch übertrumpfen. Kennt vielleicht noch einen, die alle Spielkarten, du sucht Trumpf, das heißt den übertrumpfen, einfach, ja, etwas wird besser als wie das andere, dass sie etwas wird das andere auflässt, ne? Die sieht schon, das ist schwer, ne? Das ist gut nicht so einfach, die korrekt wieder zu fangen. Ja, also am Anfang, wo man den Text geschrieben hat, man meint, entweder Überschreibungen oder Aushebelungen draufstehen. Genau. Wie du meinst, die Leute, das passt aber nicht so ganz genau, aber da wirst du vielleicht ein bisschen, dass es so Überschreiben, Aushebeln, Übertrumpen, ja, bedeutet. Also für euch, dass der Punkt Übertrumpen noch immer exakt genug für das tut, was man will, so, und trotzdem gleichzeitig auch fast genug, damit man das alles ein bisschen unter den Hut kriegen und trotzdem die Leute draußen wissen, was eigentlich gemeint ist. Das heißt, dass wir eigentlich kontraktuell und technologisch übertrumpen kontraktuell aller schöne Kontrakt XY an oder schon eng Technologie XY an die kann dann eben an dem Heidefall können eben neue Kontrakter respektiv neu technologisch Implementation von Maßnahmen, so einfach Schutzmaßnahmen, können die Ausnahmen, die wir hier drin alle erwähnt haben, zum Beispiel, können die nicht übertrumpfen. Ja, das heißt, die können die nicht irgendwie außer Kraft, können die Ausnahmen außer Kraft setzen oder respektiv mich schlecht machen. Das heißt, auch wenn lose Kontrakt abgesagt wird und den End-User stimmt den zu, dann ist der Kontrakt nicht rechtsgültig, weil eben heute nie gesucht wird, ne, neue Kontrakte können die Ausnahmen nicht übertrumpfen, selbst wie technologische Schutzmaßnahmen. Ja, das, also den Artikel 7 hat also ein bisschen gehabt, habe ich schon gemäht, weil er war relativ kompliziert, das, gerade auch von der Übersetzung hier nicht so einfach war. Das haben wir ja auch schon vier von den 72 Stunden geschwört. Das war bei Artikel 3 auf 4. Das haben wir aber auch genau noch ein paar rangeholt. Und hier haben wir auch eine Förderung drauf und eine Förderung Nummer 2. Was da geschieht, falls die 72 Stunden nicht angehalten gehen? Was sieht als Förderung dann dort so? Naja, also falls du den Autosrechtbesitzer eben den Zugang nutzt, bei den 72 Stunden garantiert, dann soll per, ja, durch das Gesetz eben festgehalten sein, dass eben den Autosrechtbesitzer eine Kompensation und die Person muss ausbezahlen, die eben den, den Aktie zu dem Material eben gefroht wird. Wie die Kompensation ausgesagt, wie hoch, das schreiben wir nicht dran. Ich meine, das müsste wahrscheinlich dann auch geguckt gehen von Fall zu Fall. Weil dann muss ich so ein bisschen zurückgehalten haben. Auch, das ist halt ein fast Thema. Und du kannst dann halt schlecht immer so ein, du beziehst einfach 100 Euro. Weil du eben an 2-7 Stunden eben nicht den Aktien kannst garantieren, aber voilà, ich meine, du musst auch ein bisschen müssen gucken, was für Material soll dann zur Verfügung gestellt gehen an also dann überhaupt auch die richtigen Autos Besitzer, Autos Rechtsbesitzer respektive, was dann auch um so ein Großzug, wo die eventuell auch noch mehr so Autosrechtbesitzer gehen, respektive was das eine Institution oder ein SBL oder bla, weißt du, dafür hast du schwer zu suchen, du fies, zack, so viel bezahlen, ne, du willst immer das rausgeklammert. Ne. Wir sind einfach der Meinung, dass ich muss etwas, einen Urreiz schaffen, dass eben den Autosrecht hört, dem nicht kann einfach so, nur ich meine einfach nur nicht, weil da geschieht mir einfach nicht, weil ich kriege ja keine Strafe, wenn ich einfach nicht innerhalb von 72 Stunden den Achse gehen. Und ich meine, wir haben noch eine Füllung, die extrem wichtig ist, und zwar als, die steht zwar als Letzter, aber wir fanden es einfach so wichtig, dass wir es auch an als Website überholen, und zwar Umgehen von Schutzmaßnahmen soll erlaubt sein, so weit wie nötig für Aufwendung und eine Ausnahme zu benutzen. Was heißt das da? Naja, das ist einfach genau das, was du viel gelesen hast. Das ist, wenn Schutzmaßnahmen getroffen werden für Copyright-Material eben zu schützen, respektive nicht zur Verfügung zu stellen, dann soll es eine eben, du brauchst in einem erlaubt sind für die Schutzmaßnahmen eben auszuhören an einem legalen Kontext, am legalen Kader. Für Forschungszwecke oder für Edukativzwecke oder... Genau, so wie man das für so tun. Und wichtig dabei für uns zu sagen, ist eben auch, dass sie das schon kann machen, ihr in die Hand mal so ein Demand möchte, wie wir beim Punkt 1, also bei der ersten Förderung gesucht haben, respektiv, wo wir gesucht haben, okay, du hast die 2-7 Stunden Zeit, bis den Zugang muss garantiert sein, das heißt, du musst ja auch für dich einen Demand machen, bei den Rechtebesitzer, wo wir eben auch nicht gesucht haben, das ist vielleicht auch noch wichtig, kurz erklären, dass das eben auch einfach soll geschehen, dass das eben nicht immer durch kompliziert Gerichtsaffäre muss gemacht gehen, mit dass du vielleicht einfach ein Plattform gehört, eine Website, die am besten Fall auf Open Source basiert, wo Online-Formulare gehen, wo das wirklich unkompliziert kann machen. Das ist ein Zugang zu freuen. Klammer zu. Aber bei der dritten Förderung im Buch von Schutzmaßnahmen soll erlaubt sein, auch wenn er die Demand noch nicht gemacht hat. Also wir sind einfach keine Mod, dass wenn es eine Ausnahme gibt, die eine Nutzung erlaubt, sollst du eben dürfen die Kopieschutz sozusagen umgehen, ohne den rechten Besitzer zu freuen. Weil wir sehen einfach, dass das auch für die Zukunft wichtig ist, dass es eben dort zu ganz wenig bürokratische Schwierigkeiten kommt. Und sind wir da mal zum Beispiel auch bei Artikel 6, wo es dann um Konservation geht, dass die eben nicht müssen, dass ich mal nach riesen Dinge machen, von raus, von wen aus der private Rechtebesitzer, auf wen muss ich da freuen und hier und da. Und dass ich einfach die Schutzmaßnahme kann einfach aushebeln oder beziehungsweise mehr übertrumpen, die Vertrumpung sozusagen. Genau. Mit der Suchlo, süßlo mal für zu suchen, stellen wir, hat man da so ein Beispiel, so wo man einfach da wird, dann eben die gibt sich querstellen, an, auch von denen dann eben einen gewissen Zoll muss bezahlen, als halt eventuell ein Zoll, die demjenigen, dem Autosrechtsbesitzer, eventuell entweidet, an denen sieht dann einfach nur, du küsst den Aktien nicht, weil, keine Ahnung, ich meine, das heißt, à la tête du client oder so, an du kriegst den Aktien nicht, das heißt, dass dann einfach weil der Trash da ist, für den Benutzer zu bauen, für dann trotzdem um das Material zu kommen, weil du sehr gut Trash das, auch wenn du sich eben nicht quer stellst. Also das sind dann die technologisch slash kontraktuell Übertrumpfungen, die eben auch sollen eben nicht die Ausnahmen, die du sollen umgesagt, die sollen übertrumpfen. Das ist cool, Kultur jetzt. Ja, find the Witz in der Satz oder so. gehen wir weiter. Wir sind noch nicht fertig, Leute, wir haben noch ein paar Artikel. Wir sind noch an der Hals schon. Und zwar kommen wir bei Artikel 8 bis 11, die kann ich so zusammenfassen, weil die alle gut zusammen irgendwie gehören. Und da geht, wie ich schon vorhin denke, umgedreht, Benutzung und Verwendung von Werken, die nicht mehr im Handel sind. Die sogenannten Abandonware. Da haben wir auch nicht pur Förderung, weil auch eine ist, wie so oft Interpretationsmöglichkeiten gehen. Und alle, ich meine, Artikel 8 bis 11 war auch in eh von den Artikeln, mit denen du dich mehr befasst hast. Genau. Und was sind dann nur als große Förderungen daran, an dem Artikel 8 bis 11? Ja, also ich erkläre mal ein bisschen für dich eigentlich, was den Artikel ist. Also, hier geht es dann von der Rolle drum, zu sagen, wann du ein Weg ist, was du von dem Rechteinhaber fällig losgehen hast, von dem dich nicht mehr darauf interessiert, für das zu kommerzialisieren. Sollte aber zum Beispiel die Museen und die Bibliotheken möglich sind, das Weg aber zu konservieren oder ähnlich zu verwerten, das ist in der Hinsicht hast du schon eine gewisse Überschneidung, du. Mit Artikel 6. Aber es sind aber auch Unterschiede da. Weil dem Artikel 6, du hast es ganz spezifisch am Fungal über Museen in der Bibliothek gegangen. Aber hier beim Artikel 8, also mehr allgemein am Fungal, das sollte auch für den Publikum möglich sein. Und es soll auch mehr explizit möglich sind, dass dann auch können Museen und Bibliotheken die Sachen noch können einem Publikum zugänglich machen, was ja beim Artikel 6 nicht gerade so evident ist, wie das hier auf dieser Platz ist. Und ich meine, dass sie nicht nur für Museen und Bibliotheken, aber auch zum Beispiel für Leute, die Theater machen oder ein Werk abgreifen, was sie künstlich neu will verarbeiten, wo den Originalautor nicht mehr da ist oder den das dass wir geben nicht mehr, ja, wie Sie sehen, nicht mehr kommerzialisiert. Genau. Und du definiert in Artikel 8, definiert durch einen Kader, wie das doch zu geschehen hat. Das geht dann auf Funkerrolle via Assoziationen von rechten Verwerter, also so etwas wie Zassem zum Beispiel, das hängt dann natürlich dann immer von der Kunstart auf, was für eine Assoziation dann da responsabel ist, die spielen dann hier eine wichtige Rolle, für das dann zum Beispiel Museen und Bibliotheken können mit denen rechten Verwerter Assoziationen können die Benutzung von so Wirken verhandeln. Oder respektiv, dass nur festgestellt wird, dass in einem bestimmten Kunstdomain kein so ein rechter Verwerter Assoziation besteht. Dem Moment eigentlich können nur interessierte Institutionen sich wirklich einfach so appropriieren, weil du kein du hast, mit dem in einem Funkhol, keine der Organisation du hast, mit der könnt verhandeln. Also die rechte Verwerter-Assoziationen spielen am Kader von den Artikeln 8 bis 11 spielen da eine wichtige Rolle. Schon da am Funkhol haben einen kleinen Detour gemacht, am Funkhol die Definition am Funkhol über den Kader von dem Artikel für Arbeitsforderungen können nachgehen, weil eine von diesen Forderungen ist eben just, dass man eine Transparenz an dass die rechte Verwaltungsorganisationen die Collective Management Organisationen eben transparent und effizient sollen geriert gehen. Für und allem auch dann, wenn es um Verwendung, um Verteilung von eventuellen Lizenzgelder geht und die einzelnen Rechteinhaber. Da sehen wir ja schon, dass an einem aktuellen legalen Kader mit der SASAM das nicht immer so evident ist. Weil es geht gerne am Fungal am Num von allen Rechteinhaber kassiert. Wir kriegen die dann noch immer hier kurz bei. Für und allem, die ganz, ganz klein sind. Oder lebt alles nicht mehr bei den ganz groß. Und dafür muss eine gewisse Transparenz bestehen, dass zum Beispiel auch ein kleines Computerspiel oder die proportional eigentlich dieselbe Remuneration kriegt wie ein großes Spielstudio. Ohne dass am Anfang die kleinen Umrück von den großen funktionieren. Boah, und dann geht es doch dann darum, den Umfang vom Lizenzmechanismus ganz klar zu definieren. Das ist einer von unseren Forderungen, dass den soll definiert gehen. Wir brauchen da eine klare Definition vom Umfang vom Lizenzmechanismus, für das die Museen und Bibliotheken auch tatsächlich können effizient und rechtssicher von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Das soll auch nicht sein, was nur im Innenfeld ist, wo es so einfach ist, einen Fehler zu machen, dass sie nur aber nicht rechtlich kovriert sind. Also muss eine gewisse Rechtssicherheit bestehen. Es darf kein unmöglichen Erfolg sein, das darf auch nicht dich oder meinte lange Arbeitskosten für du compliant zu sein. Mit denen, mit den Regeln, also das muss auch effizient, muss es möglich sein. Und das wichtig, dass definiert wird, mit wem sie können oder sollen über die spezielle Lizenz verhandeln, also das ganz klar ist, an ihrem Kunstbereich oder so, was für Assoziationen da responsabel sind, aber was für Assoziationen nicht responsabel und nicht verhandlungsberechtigt sind, das soll auch dann mit dem richtigen Interlokutor schwätzen. Es soll auch ganz klar an einfach nur vollziehbare Kriterien sind, wir können uns entscheiden, wie ihr wirkt, nicht mehr am Handel lasst. Und auch wie viel Erfahrung oder Museum muss machen, für das festzustellen, die Erfahrung, die dürfen noch nicht so viel groß sein. Da kann es doch nicht sein, dass du musst eine Enquete gestartet gehen, die nur ein paar Jahre dauern, für das nur festgestellt wird, das tut das tatsächlich nicht mehr am Handel. Also du musst mir dann einfach eine Definition haben, die Terra-Terra ist, die schnell nur zu vollziehen ist. Mit einem reasonablen Erfolg, für das doch, da kann wirklich von dir aus, damit du auch wirklich kann, ob ein sinnvoll Manier profitiert gehen. Ne? Ja, zu der Förderung mit den transparenten und effizienten Collective Management Organisationen, da schreiben wir auch dran, dass es so Streitregelungsorgane dafür gehen. Was tut dummer da ob sich? Das müsste sein, einer Streitorgane, dass eben nicht alles über ein Gericht muss laufen, da sind du auch eventuell ein Mediator kann benutzen. Eben, weil wir schon wissen, Gerichter sind ja, ziemlich schluss. Und da gibt es einfach so, dass ein Mediator in welcher Form auch immer, ich meine nur nicht in Ombudsmann oder den Ombudsmann, relativ die Ombudsfrau im Moment, mir einfach ein Zucht von einem Mediator, das kann eine neu gegründete Firma sein, das kann eine neu gegründete SBL sein, das kann was für sich sein, einfach nur, dass man auch eine andere Form von können benutzen, wie einfach immer über das Gericht müssen zuvor. Weil das einfach die Sache noch fährt beschleunigen. Ja, und da ist die wichtig, dass die Streitsregelungsorgane, die gibt schon eine andere Direktiv festgehalten, dass es dem muss gehen, für eben, wenn ein Disput geht zwischen Kollektivmanagement, Organisationen und Nutzer, wenn dann eine Lizenzbedingung geht, aber wir so einfach da hier an diesem Ding nach, dass das auch die Streitregelungsorgane sollten dann eben auch dürfen benutzt geben, wenn es um Lizenzen geht für Wirker, die nicht mehr im Handel sind. Also wir wollen einfach ja, den Wirkungsbereich von den Streitregelungsorganen einfach erweitern in dem Sinn. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man auch Mediation hat, wie die hier funktioniert, dass die auch wirklich neutral ist. Nicht, wie das ganz viel geschieht, dass die hier nur am Anfang eine Rolle implizit in Favor von der Industrie ist, also von der rechte Inhaberindustrie aus, weil diese bezahlen oder weil die respektiv den Mediator auswählen an Museen und Bibliotheken zum Beispiel nicht. Das ist auch Mediation, also auch immer am Anfang ein ganz gefährliches Thema, weil es ist zwar nicht schnell, weil es mehr Leute wie das wird gerichtet, damit das auch potenziell, wenn es abgepasst wird, wie es definiert wird, also doch man neutral leider. Das heißt, da muss man dafür sorgen, dass man da dass man da am Fungerholen aber auf der sicheren Seite sind, nicht, dass man da etwas schaffen, wo dann immer systematisch in Favor von den Rechteinhaber geurteilt wird. Und da ist es interessant, dass diesen Artikel tatsächlich vorschreibt, dass zum Beispiel auch die Kriterien, also den Effort, den muss gemäht geben, für zu validieren, ob du einen Weg nach dem Handel hast oder nicht, das soll durch einen Stakeholder-Dialog geschehen. Aber mehr von mir dann noch eine Förderung draußen, die ganz einfach gehalten, sinnvollen Dialog mit Stakeholder. Was versteht man in einem sinnvollen Dialog? Ja, es geht ja auch mit den Stakeholdern, geht es ja auch darum, zu definieren, auf welche Manier konkret die Direktive an die nationale Gesetzgebung umgesetzt wird oder in Zukunft evoluiert, und dass für alle neue gesetzliche Regelungen und so auch dann am Anfang die interessiert Seiten konsultiert gehen. Das ist dann einerseits am Anfang sind das Rechteinhaber, und andererseits sind es die Leute, die wollen eben von den Artikeln profitieren, von den Ausnahmen profitieren, also die Museen, Bibliotheken oder interessiert Privatleute. Und die zwei Seiten sollen am Anfang auch gleich stark repräsentiert sind. Jedrein soll da können, von den zwei Seiten soll da können, sein Perfekt herbeilehen. Nicht nehmen die große Industrie, und auch nicht nehmen, so mal so eine Bibliotheken und Museen, weil das wäre genauso schlecht, die andere Manier, das heißt, die zwei Seiten müssen noch gelauscht, das gehen die zwei Seiten müssen noch können, hier Ideen kontribuieren, und das muss sinnvoll geschehen, dann eine Manier, dass das doch eben auch am gleichen Gewicht ein Kauf geholt wird. Das nützt, das nicht das. Soll mehr auch mal dabei sein? Das wäre natürlich, wäre das sinnvoll. Also wenn wir auch als Chaos Computer Club mit dabei wären, weil wir sie ja eventuell daran interessiert, zum Beispiel für alle Computerspieler zu erhalten oder sonst alle Sachen, die mit Computern zu tun haben. Das ist an der Hinsicht eigentlich, sind wir da schon auch ein Stakeholder. Natürlich musst du so, wen ist dabei, wen ist nicht dabei. Alle SPL oder so, die an ihrer Statute stehen, wo die mehr interessieren als eben für die Präservation von dem dort kulturellen Leben, soll können dabei sein. Also Leute draußen, oder so mal, und die anderen Stakeholder, wir sind offen, kommt bei uns, wir schwätzen gerne mal das. Auch wenn wir vielleicht nicht auf alle Punkten auf einer Meinung sind, wir sind wenigstens offen für zu diskutieren. So, also das war Artikel 8 bis 11, also im Benutzen von Verwendung von Wirker, die nicht mehr im Handel sind. So kommen wir zu etwas, was auch sich nicht am Handel ist, weil nie am Handel war, und zwar den Domain-Public, und zwar Artikel 14, Wirker von visueller Kunst am Domain-Public haben. Was geht an dem Artikel? Bast du kannst du höchst du visuell Kunst schon gemäht? Was ist überhaupt visuell Kunst? Und was ist nicht visuell Kunst? Und was geht es an dem Artikel? Mal eigentlich, wenn ihr das ein bisschen aufbricht, seht den dort Artikel eben, dass in, das ein visuell Kunst, die an der Domain Public steht, Visual Kunst kann relativ alles sinn an du gi mal später ein op an, weil dat muss klar definiert gi wat visuell Kunst das. Gi mal einfach ein Beispiel mir hüllen de Bild vom wat wie sech vom Sustain Weiss zum Beispiel, da sind ziemlich bekannten Lützebäuer Moller an Staatsarchitekt gewirrscht, an den hört das Bild, das in der Domain Publik steht, an wann ich das reproduzieren, erwähren an, dass das wirklich genau reproduzieren und replizieren, so man einfach, da kann ich nicht hingehen und dann darüber mein Urteilsrecht setzen, also da kann ich nicht ein Copyright drauf setzen, wo ich das so Zack, der Donnerslo meint. Das heißt, wenn ein Werk an der Domain Publik steht oder darüber stung und ich reproduziere das, dann bleibt das doch weiterhin an der Domain Publik. Das heißt, ich kann dann dafür, ich kann okay Copyright drauf setzen. Ja, das spielt ja bis noch an den Artikel 6 ran. Das ist, beziehungsweise an Artikel 8 bis 11, dass eben in nicht so ein Hai. Du weil du wirkt, dass aus dem Blick an das Tomelo abkauft sozusagen oder mehr und einfach neu produziert, also als nicht 70 Jahre lang Copyright drauf. Sam, was da lo als Definition oder was will er mehr, dass er den letzten Legislator definiert, was da lo visuell Kunst das? Weil du siehst ja selber, dass es noch nicht definiert ist. Genau, das ist nicht definiert. Also, du musst machen ein bisschen was bleiben und trotzdem auch schon ein bisschen mehr genehmigen, das ist halt immer so ein Balanceakt, was nicht so einfach ist, aber mir ist nur abgeschrieben, dass zwei- sowie dreidimensionale Kunst, wie zum Beispiel aber nicht nur Fotografie, Video, Zeichnungen, aber auch Skulpturen sowie Prints aus dem 3D-Drucker auch in der visuellen Kunst fällt. Und ich meine, wenn man das tut, schon so, haben wir ziemlich wo man relativ viel in den Hut bräuchte, weil allein schon nicht mehr, wenn man so ein zwei- sowie dreidimensionale Kunst haben wir schon relativ viel definiert. Ja. Aber auch weil man weil die 3D-Drucker ja immer mehr benutzt gehen und auch mit den 3D-Drucker immer mehr Kunst gemacht wird, dass man nicht vergessen, dass dann eben auch wirklich eine Kunstform ist, und dass man da Kunst kann schaffen und dass man da so, okay, alles, was du mal da geschafft hast, dass das eben auch visuell Kunst kann sein. Ja, das ist ein interessantes Beispiel von dem 3D-Scan von der Skulptur vom Kopf von Nefreti, von der ägyptischen Skulptur, weil da gab es einen 3D-Scan gemacht und da war dann noch auch eine ganz große Diskussion, was der Scanner lebt, wen hat Copyright auf die Skulptur, was die Musik oder was Domain Publik an hier und da. Oder in diesem Fall, wenn man geht für so ein paar, die Skulptur war im Domain Publik, aber man geht für 3D-Kunst nicht in das Ausnahme holen, oder beziehungsweise in diesem Artikel holen, da könnt ihr den Scan dann neu in der Copyright gesagt gehen, und das wäre ja dann einfach komisch. Mit einer Skulptur an mir ist ein Copy davon gemeint digital. Und die werden dann Copyright, mit der ist einfach die Originalskulptur, die hast du noch mehr, mit der ist nicht erst mit 3D-Drucker. Also du denkst, für einfach den Schwierigkeiten erst im Weg zu gehen, so mal einfach alles, was irgendwie visuell kannst das, soll eben in diesen Artikel fallen. Was schon noch wozu, was man auch nicht müssen definieren, den Begriff Reproduktion muss auch genau definiert gehen. Also wir verstehen darin, dass eben alle zwei sowie drei dimensionale Reproduktion vom Original verstehe mir darin, das heißt, egal welches Format, Technik oder Medium benutzt wird, für das ein bisschen zu verbildlichen. So, wir haben eine Landkarte von Lützburg, die steht auch in der Domain Publik. Und das Einfachste wäre dafür zu sagen, okay, ich kopiere sie, wie du gesagt hast, ich meine Scan davon, da kann ich das natürlich nicht in das Copyright stellen, weil das bleibt dann an der Domain Publik. Was dann aber auch noch gibt geschehen und auch noch weiterhin in der Domain Publik gibt, fallen, was interessanter ist, wenn wir die Landkarte holen und wir reproduzieren sie einfach in einem anderen Format. Das heißt, das kennt ihr vielleicht von verschiedenen Landkarten, wo dann die höchsten Meter, die Landkarten, die kann aufpacken, so manchmal einfach, wisst ihr. So, das heißt, wo die Bürger und Hiebeln alle kann füllen, das wird dann auch eine dreidimensionale Reproduktion von der Landkarte. Und die könnt ihr auch nicht in der Copyright stellen, weil das noch immer eine Reproduktion vom Original und das Original Leid an der Domainpublik, der Tisch, du kannst da kein Sünde dafür vor. Also das ist basisch gesehen als Förderung, dass man so ein, dass eben alle Formen von Reproduktion von den Weg aus der Domainpublik nicht, die dann Copyright gestaltet gehen, egal was für Format dafür benutzt wird. Weil das, wenn der letzte Boy Legislation das vermasselt, das zu definieren, kommen wir hin zu Schwierigkeiten, wo dann zu Gerichtsprozessen muss kommen, wo dann muss man klarer gestaltet gehen. Als da eine neue Produktion hat, die irgendwie so einen Erschöpfungswert, wie die Deutsch gerne so, die eben kennt in der Copyright gestaltet gehen oder nicht. Und der Schöpfungswert, das könnte auch an dem nächsten Artikel manchmal ein bisschen zum Thema aus. Oder Schöpfungshöhe. Ja, Schöpfungshöhe, ja, ein paar der Schöpfungshöhe aus das Wort. Und zwar, Sam, du hast dich ganz viel mit dem Artikel 15 befasst. Und den Artikel 15, das ist eh von den problematischen Artikeln, die wir gesehen haben. Also all die anderen Artikel, die haben wir gesagt, wir begrüßen sie, jetzt sind ein paar Details, die mussten geklärt gehen. Wir haben im Großen und Ganzen fanden wir die von Artikel 3 bis Artikel 14 von der Basis hier positiv. Wir haben Artikel 15 als den ersten Artikel, wo wir so ein das ist nicht so gut vielleicht. Genau. Was geht an dem Artikel 15? Naja, in Artikel 15 als eigentlich der Schutz von Pressepublikationen, die Online-Nutzung betreffen. Eventuell kennt ihr das auch schon aus Deutschland, da war das Leistungsschutzrecht, wo auch große Welle geschlagen hat. Das ist einfach darum gegangen, dass Journalisten eben gesehen haben, respektive die Journalistenhäuser, haben gesehen, okay, wir können immer mal suchen, dann geht alles online gemacht. Wir kriegen mal eine Suche, wir müssen aber als journalistische Texte an Publikationen irgendwie schützen. Und die probieren das dann eben auf der Welt kommen raus und ziemlich aggressiv zu machen. Und in Deutschland war das eben das sogenannte Leistungsschutzrecht, was auch formidabel gescheitert ist. Und wir haben probieren sie dann. Könnten die sein Kerl? Genau, wir könnten ein Kerl rum und das geht auf EU-Niveau. Ne? Merci, Deutschland. Also, was das doch immer so problematisch? Also, für dich muss man sagen, dass wir natürlich der Meinung sind, dass schiedfrei in den natürlich ein Journalist muss natürlich ordentlich bezahlt gehen, natürlich auch für das, was er schafft. Aber nicht so wie den Artikel, der heute will probieren. Ein Klammer ab, das tun wir euch noch nicht gesund, das ist ein ganzer Podcast. Wir sind auch der Meinung, dass alle Autor, egal ob ein Journalist ist oder ein Künstler ist, oder Musiker, jeder ist natürlich für sein Arbeit bezahlt gehen. Wir sind doch nicht, die so alles soll offen und frei sein, und jeder in der Copyright-geschützte Werke benutzen, wie es will. Nee, das soll man nicht mehr so. Just, es muss eben Limitation zum Copyright gehen, an dem Ausnahmen dazu gehen, was eben auch dann das Direktiv zum Teil möchte, dass eben auch ja, Kultur kann funktionieren. Wir back to zu den Journalisten. Was sind als Förderungen oder was möchte ein Artikel überhaupt? Weil den Artikel 15 ist ja ganz interessant. Den feiert den neuen Trashdown. Genau. Richtig verstanden. Genau. Also heute soll eben ein neuer Trashdown geführt gehen, was das hin eben erlaubt zu kontrollieren, wie ein Pressepublikationen benutzen darf. Hör mal du als Beispiel zum Google dürft das zum Beispiel nicht, dann dürft Google eben gar nicht von denen nicht indexieren von den journalistischen Texten. Also, mir ist ja all das nicht so, wie das Internet funktioniert. Und, das heißt, das soll logeriert gehen von einer sogenannten Information Society Service Provider, aufgekürzt ISSP. Und die sollen sich bloß darum kümmern, für zu suchen, wen darf die Pressepublikationen benutzen und auf welcher Form darf das geschehen. Voilà. Und das ist eben problematisch, weil das eigentlich ein zusätzliches Weiterträger, das zusätzlich zu dem schon bestehenden Copyright, also nicht dem Autorsrecht. So, das ist so ein bisschen als Förderungen, dass ein Kehr, dass ihn muss klar definieren, was sind ganz kurz auszieht, weil Direktiv schwätzt davon eben, dass es erlaubt soll sein, dass sie weiterhin darf, kurz auszieht von einem, so mal umwohl von einem Presseartikel, kann kopieren auf seinem Blog zum Beispiel. Ne? Du, wir sind dann, du so mir, dem Luxemburger Legislateur, aber okay, wir müssen die die Definition von einem kurzen Auszug natürlich ablösen, weil das kurz, wenn man so du darfst den Anfangssatz von einem Paragraph kopieren von einem Artikel vom Journalist oder so war du darfst 150 Zeichen vom Artikel an deinem Blog ersetzen, also an deinem Blog ersetzen. Weil die sieht das geht schon schwer. Weil zum Beispiel, was machen wir denn nur, wenn wir nicht von Texten schwätzen, sondern von einem Interview zum Beispiel, den abgeholt wird. Von einem Podcast? Oder von einem Podcast. So, dann, du darfst sonst vom Podcast die erste Minute mal überholen. Du darfst sonst 20 Sekunden weisen. Du darfst, keine Ahnung, du darfst nicht von der Mitte, also wenn der Podcast so mal einfach eine Stunde geht, und du darfst dann nicht Minute 30 bis 33 benutzen, mehr sonst Minute 1 bis 4. Voilà, das heißt, du musst einfach so, okay, wir machen doch keine genaue Definition von ganz kurz auszig, einfach nur für uns zu protegieren, damit man dann einfach kann sagen, okay, das ist ein bisschen, du könntest den amüsen Spielraum, ne? Sie mehr an diesem Podcast doch journalistisch tätig. Können wir dann das Recht doch benutzen? Das wäre eine interessante Idee. Das ist ein. Wir schmengen. Theoretisch ja. Ja, wir schmengen, da müssen wir doch zu einem Information Society Service Provider gründen. Was witzig ist, weil es nirgends genau erklärt, wen der das. Ja, das ist ja kein Logisch, ein Wort sind. Und gut, dass der. Das ist für mich ein weiter. SPL oder SARL gründen, aber wieso, wir sind in ISSP, da könnt ihr das machen. So wie ich das verstanden habe. Genau. Das ist ja aber so beim Copyright am Allgemeinen, dass jederin, wenn er ein Werk schafft, automatisch auch Copyright drauf hat, auch wenn er nicht an eine bestimmte Berufsweise schafft. Nicht nur professionelle Musiker können Copyright auf eine Musik stecken. Ne? Das ist für den heutigen Artikel ist das speziell, ja. Ja, das ist ein neues Recht. Ja, mit Frost, ich weiß nicht, ob euer Lützburg, doch, da könnte doch ein akkreditierter Journalist aus sich. Könnte denn, ja. Ja, sie haben ja Pressekarte. Ja, du denkst. Also ich dürfte die Idee, die da benutzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das, wie der Westleute bei uns, das kompliziert. Also ich würde sagen, also Podcast wird immer in einer Creative Commons License sein und die darf doch also machen, was er will, solange dann nicht manchmal für kommerzielle Zwecke benutzen. Das, wie gesagt, guckt als Lizenz nur, also Podcast darf da so viele rausschneiden, wie der will. Wenn wir schon weiter auf den Artikel drüber gehen, wir haben auch die Zweitförderung, das heißt, Fakten und Blogs sollen nicht unter dem Schutz stehen, das heißt, das kann ich nicht als Journalist hier gehen, also ein Effekt holen. Also, das steht unter dem Copyright. Du darfst das nicht benutzen, weil ich das nicht will. Das heißt, du musst ganz klar sagen, dass ich Fakten immer darf kopieren, egal wie groß, wie lang, wie breit, wie kurz und wie voluminös sie sind. Das heißt, Fakten dürfen oder müssen immer dürfen kopiert gehen. Kopiert und reproduziert gehen, und wie das eben gerne hat. Aber was sind die Blogs, die man da zu den? Ma, Blogs sind, so wie ich das verstanden habe, ist das so, dass wenn ein Journalist einen Blog betreibt, dass die eben nicht von dem extra Schutz und Heike dürfen Gebrauch machen. So habe ich das verstanden. Das kann aber auch anders sein. Das, Weil bei Blog ist ja auch einfach echt da ein, ja, ein. Eine persönliche Meinung, wie du wirklich ein journalistisch. Ja, obwohl, Blogger suchen journalistisch viergusig, in dem Sinn. Na, dann denken sie, muss ich dazu sagen, dass die extra Rechte ja dann nicht mehr greifen, wann den Artikel, wie auch immer, bei dem Information Society Service Provider, du so mal einfach gemeldet hast. Das heißt, normalerweise betreiben Journalisten ja kein Blog mehr, die betreiben ja dann. Richtig, Webseite, Materie, Presseartikel Und das fällt dann nicht unter Block, als ich da für den Otto-Normal-Verbraucher der Bergsten den Block, den ich was Allmögliches schwätzt, über politische Themen, über Diensten, über die Welt, das ist dann das. Das heißt, du sollst so ein Schutz eben nicht, den extra Schutz sollst du nicht gelten. Ja, und ich meine, dabei könnt ihr dann auch als Drittförderungen, weil wir vorher auch, dass in das Recht so, ob das verzischt gehen. Genau, das wir dann eben die Feiertförderung, dass wir eben klarstellen, dass Editoren auch, genau, dass das feiert, die sollen eben klarstellen, dass Editoren eben auch auf das Recht verzichten können. Das heißt, also unverzichtbare Rechte sind eben nicht kompatibel mit Gratis-Lizenzen. Ein Editor soll eben die Möglichkeit haben, ob sein Recht können zu verzichten. Darum hat er es eben sichergestellt, dass ihre Kontinue frei gedealt kann gehen. Ja, weil das ist auch nicht, wie schon viele, schon 100 Mal an diesem Podcast, die Interpretationsspielraum, den wir holen. Und natürlich kann der Legislateur so, das Recht gilt immer, egal wie das Gesetz. An den Editor hat überhaupt kein Matschspruchrecht in dem Sinn. Und übrigens so, wir wollen, dass auch der Lützebauer Legislatur festgelegt hat, das Recht, das geht ja, das geht auch normalerweise appliziert, aber den Editor kann sagen, nee, ich will das nicht. Was ist das dann als Drittförderung, wo ich mich verliere, Herr Zem? Da steht, all bestehende Copyright-Rezitiv Autos Recht ausnahmen sollen, ob das neue Recht appliziert gehen. Den Artikel 15 schaut eben eine neue Schicht von exklusiven Rechten zusätzlich eben zum Autorsrecht. Und das Recht protegiert nicht originelle Kontenu. Trotzdem sollten hier aber dieselbe Ausnahmen und Einschränkungen gelten wie beim originellen Kontenu. Nicht originell an originelle Kontenu, das ist ein bisschen immer dazu dienen, dass ein Kontenu eine gewisse Qualität muss hin, der muss einen gewissen, wie soll ich sagen, journalistischen Savoir-faire haben. So man einfach so. Berühmte Schöpfungshöhle. Genau, das da. Genau, mit dem heutigen Artikel wäre es bloß so, wenn du bei seinem Information Society Service Provider gemeldet bist, und egal wie schlecht auf ihr Amt ist, dein Artikel ist, den hast dann, wer du mal da direkt extra protegiert. Egal wie ranzig oder wie nicht originell eben dein Kontenu ist. Und voilà, das heißt, das bezieht sich eben darüber. Ja, und ich meine, mit der Förderung so mal einfach, dass all die Ausnahmen, die wir schon viel angeschaut haben, also für Forschung, für Education, für Konservation, soll eben dann auch die Ausnahmen soll dann auch einfach heigeln. Dass eben das Recht nicht so kann appliziert, wenn eben nur den journalistischen Text für Forschung benutzt wird. Problematischen Artikel, weil dem, wie gesagt, eine Neidrecht schafft. Zusätzlich, ja. Ja, das zusätzliche Recht, wo dann auch hin und ist, geguckt, wie, was so ein Gericht oder so, wann sie dann muss mal ein darüber streiten und so. Ja, also das halt so ein bisschen, wenn wir so gucken, das kennt auch natürlich die ganz, das, was wir so im Internet kennen, also verschiedene Webseiten, könnt ihr komplett entstellen, weil so wie bei NDWs wie Reddit funktioniert, da ist ja auch DAX, wo einfach nur Artikel verlinkt gehen, mit ein bisschen Texten drin. Du kannst dann sehen, dass das dann, wenn das so teilweise wie verholt gehen, dass das dann eben nicht mehr möglich ist, weil eben du siehst ganz kurz ausziehst, gemengt sind, die erlaubt sind, und das wird dann nicht kurz genug oder so. Das heißt, du kannst sehen, dass du Webseiten wie Reddit oder Dick zum Beispiel nicht mehr wirklich User-fremd oder BMW einfach komplett illegal sind und dann nicht mehr können operieren. Ja, zumindest am europäischen Raum. Richtig. Naja, Leute benutzt Tor und VPN, so gegen mal euch so oder so. Aber du gesagt mal, wie so Gesetze, wie weit das kann gehen, ne? Das heißt, wenn irgendwann dann europäische User blockiert gehen für eine Website, dann sind wir beim Geoblocking und das ist das, wenn wir ja partout nicht wollen. Naja. Boah, Geoblocking haben wir ja schon zum Teil durch uns, was wir ja ganz begrüßen, in dem Sinne als GDPR, wo dann eben mal auch ausländische Firmen darunter gehen, sich einen Datenschutzregeln zu halten und die eben verschiedene Webseiten gesagt haben, du kannst aus Europa, wir können dich nicht servieren. Hallo, wie gesagt, Artikel 15, kontroversen Artikel. Hallo, kommen wir zu dem kontroversen Artikel, wir werden dann eigentlich hauptsächlich auf die Straße gegangen sind. Den Artikel 17. Benutzung von Copyright autorsrechtlich geschützten Kontenu durch Online-Plattformen. mein Fedro schon ganz am Anfang angegrabt, die Online-Filter kommen. Boah, die Online-Filter stehen nicht dran, aber für was gelegt? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Was schreibt dann direktiv, beziehungsweise wird gelesen mehr darunter, dass Filter kommen? Ma, das ist relativ einfach, weil, wie vier Drohnen schon, ich meine, den aller gesagt hat, beim Artikel 17, also eben so, dass die Responsabilitätsregeln eben sich ändern, dass die Plattformen gehen eben hotel-kell responsabel gemacht für den Kontinu, den eben rupgelöst wird auf ihr Plattformen. So. Was bedeutet das denn? Also sind zwei Möglichkeiten eigentlich, sie muss sie dann irgendwie erkennen, was ist dann Kontinu, den in der Copyright steht, was ist einfach Kontinu, den ich nicht darf weisen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder das möchte den Dat mit Filtern, die dann gucken, okay, ich habe einen Film hochgeladen und das verstehe ich kein Copyright, weil das der neueste Marvel-Film so ein Schlummer einfach. Ne? Natürlich, das gibt dann gefiltert gehen und voilà. Oder die andere Möglichkeit, und das will ich natürlich kein machen, sie müssen dann mit all einzelnen Autorsrecht, Rechtler, so ein Schlummer einfach, Lizenzkästen bezahlen, müssen dann da Verträge aushandeln und dann könnten sie natürlich auch weil sie dann, weil die Plattform dann eben Lizenzen gibt, bezahlen, für das Material zu weisen, das will natürlich gehen, weil so Lizenzkästen sind natürlich schwingste Steuer, das könnten sich auch größere Worte wie Google, Facebook und Co. nicht wirklich erlauben. Und plus das einfach nicht möglich. Das kannst du nicht mit allen Einzelnen wirklich einen Vertrag aufschließen. Respektiv, da müsste man zu übergeordneten Organisationen wie SASAM. Wir werden das dann natürlich schon mit den Künstlern, die nicht bei der SASAM sind. Ne? Das heißt, da müsste die Plattform rum extra verhandeln mit dem engen, den eben nicht bei der SASAM ist. Das heißt, es sieht eben nur Upload-Filter aus. Ganz einfach. Das ist interessant. Upload-Filter steht nicht dran an der Direktiv. Also das Wort Upload-Filter steht nicht dran. Mir wird dran steht, dass das Online-Plattformen müssen die aktuell technisch bestmöglichst Standarden, Techniken benutzen, für zu verhindern, dass Copyright-geschützte Material rupgelöst wird. Und da ist eben das Problem, den wir gesehen haben, weil wir der Meinung sind, dass auch vor Filtern Fehler aufhelfen sind, an den Kontext nicht verstehen an hier und da. Also das war noch mal technisch gesehen, die einzige Möglichkeit, wenn man wirklich nicht mehr von technisch die einzige Möglichkeit für Copyright-geschütztes Material eben ja, rauszufiltern. Und Filter sind eben nur die einzige technische Möglichkeit. Es gibt sonst keine andere Möglichkeit. Und das ist halt nur schwer, weil du hast ja gesagt, Filter sind fehleranfällig. Die können versuchen, du, Filter verstehen über keinen Kontext. Wir wissen ja, dass für Parodien sind natürlich auch Copyright-geschütztes Material benutzen. Wenn der Filter aber natürlich keinen Kontext versteht und nicht erkennt, dass das eine Parodie ist, respektive ein Dokumentär oder so, oder aber für edukativ Zwecke als dann geht er rausgefiltert und dann ist eigentlich ein Zensur, die stattfindet. Ne? Wir hatten dazu schon ein paar mit dem auf YouTube, wo die Filter eben auch schon ein bisschen übereifrig waren, wo eben Video gelöscht wurden, die aber Kriegsverbrechen abgewiesen haben. Und voilà, das heißt, da wird man dann gefahrlaufen, falls wirklich die Upload-Filter werden implementiert gehen. Und das müssen sie dann höchstwahrscheinlich, dass man da noch relativ dachs an so Situationen wird da kommen, wo so etwas geschieht. Ne? Weil die Alternative ist eben, Lizenzkästen zu bezahlen, respektive Schmengen, das steht nirgends festgeschrieben, dass wie lang oder bis wie nie muss irgendetwas gelöscht gehen, respektive wäschzensiert gehen. Das steht meistens nirgends, weil sonst könnt ihr ja so, okay, bleiben wir bei den 72 Stunden, einfach nicht mehr, wenn wir das Filtern hatten, da könnt ihr auch so, ich brauche keinen Upload-Filter mehr, da kann ich nämlich auch einfach so, okay, wir haben halt so viele Leute, die wir erstellen, respektive die Software, die dann die Sachen mal für dich durchsicht und dann, wenn sie mengt, okay, der tut wer Copyright geschützt, dass die dann irgendwie markiert gehen und dass dann einfach noch immer ein Mensch schlussendlich so guckt, okay, ist das nur wirklich Copyright verstößt oder nicht, oder ist das nur eine Parodie, die darf nicht benutzt gehen oder nicht, das heißt, dass du so ein bisschen den menschlichen ja, dass eben noch ein Mensch zum Schluss ein Geh drüber guckt und nicht einfach blonde Managers ob Computerprogramme vertraut wird. Und dann sage ich, Karim, eine von den Förderungen, die wir hier dran stunden beim Artikel 17, und zwar keine Benutzung von Technologie verschreiben. Das ist, dass wir da auch nicht ablassen, wie die Technologie immer gesagt wird, und dass eben auch einfach mal so ein System kein Flash benutzt gehen, dass eben das Flag dann an sich mal nicht lässt, einfach nicht verfügbar ist, an dann eben so nach ja, Rekurs kann geholt gehen. Wir müssen aber nach einer von die sich ganz speziell auf die Filtertechnologie beziehen. Was fördert man dann, wann dann auch Plattformen Filtertechnologien ersetzen? Naja, also ich denke mal, dass so die Filter ein bisschen angeschränkt gehen, ne? Dass die eben nicht direkt löschen, ne? So man muss, wenn ich das gesehen habe, dass die nicht direkt so, okay, der geht gelöscht, ne? Aber das eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass das mal für dich markiert geht und dass dann in einem Mensch dann auch, das muss gucken gehen, ob das dann wirklich gegen Copyright verstößt. Und natürlich muss die vierte Technologie auch transparent sein, ne? Damit man sie eben auch an der Git kann halten. Das heißt, sie müssten dann die technisch, also die Plattform müssten hier technisch Parameter ablehnen, wie die Filtertechnologie eben benutzt oder wie diese ausschlägt. Ne? Und sie muss eben die Leute dabei aus der Möglichkeit gehen, für die Plattformen vorzugehen, die ihnen legitime Kontinu blockieren oder löschen, aber wenn das, also wenn das eben repetitiv geschieht, ne? Voilà, das wird mal etwas davon an, natürlich auch, was an puncto Filtertechnologie interessant wäre, eben, dass die Plattform muss Statistiken publizieren, das heißt, auch an puncto Transparenz, dass ich seit okay, wie viel Copyright-Verstöße gehen dann hier geahndet, respektive gehen dann eben von der Filtertechnologie, eben erkannt. Voilà, eben auch wie DAX gedaps blockiert. Und natürlich auch, es wäre im Grund, respektive wäre cool, oder nicht immer cool, aber es wäre wichtig zu wissen, ja, der genaue Grund, für was ich gucke, nicht einfach nur ein Copyright protected, mehr vielleicht auch für wem, respektive an für was an dem Kontext nicht erlaubt ist oder wie auch immer, weil wenn das eben transparent ist, dann kriegt ihr eben auch Möglichkeit, für bis du gehen 40 Uhr, für zu sagen, okay, hey, das tut aber eher ein Grund, für das tut zu löschen, respektive das zu blockieren, das ist aber ein Mumpitz, weil, ne, und da kannst du ein Argument abbringen, ne. Das ist natürlich bei nicht transparenten Plattformen oder so. Wenn das nicht transparent wird, kannst du das gar nicht machen. Ja, also ich meine, wir sind einfach der Meinung, dass man muss die Filter ausschränken und transparent, dass es eben eh von denen viele wäre, die man müssen ja, benutzen, für dass wir können die Filter so ausschränken, dass es eben wirklich ist, da der Rausfilter, was wirklich eine Violation darstellt. Ganz interessant an dem Artikel 17 einfach sind dann noch festgestellt, dass es kein zu einer allgemeinen Überwachung führen. Und da geht dann der Paragraph 8 vom Artikel 17, den einfach sieht, das verboten, eine allgemeine Überwachung zu machen. Und wir führen dann einfach auch durch, dass alle Technologie, die irgendwie benutzt wird, eben nicht dürfen zu führen, eine allgemeine Überwachung zu machen. Just so am Rande, weil auch nicht so Interpretationsspielraum und so. Wir müssen aber nach einer Förderung, die ganz interessant ist, fand ich, die ganz am Anfang steht, die als echt Förderung. Du hast hier geschaut davon, dass es von der Direktive hier zumindest, was da steht, zwei Möglichkeiten gehen, entweder Lizenzen kaufen gehen oder Filtertechnologie benutzen. Aber was Direktive hier ablässt, ist eben einfach eine remunerierte Ausnahme anzuführen. Das heißt, was wollen wir da so mit den echten Förderungen? Du müssten alle kommen und das dann erklären. Ja. es sind noch gerade am Gang, mich ein bisschen zu sammeln. Also wir fordern, dass vom Gesetzgeber hier eine Ausnahme oder eine Restriktion umgesetzt wird, die dann kompensiert oder remuneriert das. Also dass dann Rechte Inhaber oder hier Assoziationen entschädigt gehen, pauschal entschädigt gehen, für eben Präsenz von ihren Wirken auf Online-Plattformen. Aber dass das nicht etwas ist, was individuell verhandelt wird, mehr ist am Anfang, was vom Gesetzgeber am Anfang geregelt wird. Ich denke, wie das früher mit der Musikkassette gehandhabt ging. Also, haut das, wenn ihr eine CD kauft, also eine Idol-CD, für zu brennen, ich weiß ja nur, dass auch viele Leute CD brennen heutzutage, du bezahlst den immer einen kleinen Betrag mit den und die Rechte verwerten geht. Zumindest in Deutschland, also du weißt es, dass an das ist dann eben die Summe, die dann hin und die Rechte verwerten, die wie hier im Land zusammen, dass eben, falls dann eben auf dem Datenträger gibt, Copyright geschützte Material gespeichert gehen, dass dann die Rechteinhaber bzw. die Rechtebesitzer ausbezogen können. Und die Option ist eben auch, ob das eben gesagt wird, YouTube und all die Service, die Online-Content-Sharing-Service-Provider, wie sie an der Direktiv benannt gehen, dass die einfach, ja, so ein, musst du so ein, oder gesagt kriegen, hey, ich habe nur so viel Views gehabt auf ein Copyright-geschütztes Material und dann muss ich so viel Geld und die jeweilige Verwertungsorganisationen bezahlen. Und das ist eine Sache, wo mehr als Chaos Computer Club eigentlich froh wäre, wenn das umgesagt gehen. Weil es geht dazu breit, dass wir erstens können als Video online gucken, dass denen nicht muss weggefiltert gehen. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch Künstler entschädigt für das, was sie hier stellen. Genau, richtig. Also so ein bisschen, Richtung Kulturflatrate. Ja, ein bisschen Richtung Kulturflatrate, ja. Et muss ich natürlich auch den, so den Kehrseite davon gucken, weil du machst die Götter am Fungo lang. Pauschal geht hier innerstalt, dass Plattformen benutzt gehen, für copyrightierte Sachen zu scheren, was höchstwahrscheinlich wohl oft viel könnt, aber nicht immer. Weil wir für das Beispiel von den Musikkassetten zu holen, an der Zeit hat dann die Musikindustrie davon profitiert, wenn ein Homecomputer benutzt, Computerspieler piratiert. Weil die Tote von den Computerspielern, die konnten nicht traversiert von den Abgaben, die du auf der Musikkassette perserviert sind. Das heißt, du konntest Musik-Apps davon, auch wenn hier wirklich gar nicht kopiert sind. Oder die ganze Sache ist auch beibehalten bei den USB-Sticken oder bei den Harddisken sogar, wo auch eine kleine Abgabe gemerkt wird, eben für die Musik, für die Filmindustrie. Sogar, wenn das exklusiv benutzt wird, für Sachen zu speichern, die nicht mit Musik und so zu tun haben. Und trotzdem ist es dann aber noch strafbar geblieben, wenn ein Loh am großen Stil Sachen piratiert oder geschert wird. Ob schön ist, dass du ja aber die Abgabe schon auf den Datenträger bezahlt hast. Das ist die ganze Sache von so einer legal mandatierten Abgabe für eben künstlich entschädigen, also ein zweischneidiges Schwert, weil du machst die ja am Anfang auch systematisch alle Plattformen in der Generalverdacht gestaltet, dass du so Sachen geschert gehen, was aber nicht unbedingt der Fall ist. Für uns alle mit verschiedenen männlichen Plattformen, die gehen vielleicht exklusiv zu Diskussionszwecken benutzt und nicht zu dem Zweck. Ja, und ich meine, dass du denkst, so mal einfach, dass das als ein Alternativ zu einer Lizenz soll angefangen werden, dass eben auch dort die Möglichkeit gibt, dass das eben selbst benutzt gehen. Also wir wollen einfach, dass eben viele verschiedene Wege können benutzt gehen, für dass eben nicht alles nur auf die Filter gesagt wird. Das sind als Artikel, als schwerer Kost, wie so geht so. Sam, wie gut da das Positionsproblem, oder wer werde kriegen, zu dem Zeitpunkt, wo wir abholen, also noch nicht verschickt. Wie schickt man über das Positionsproblem? Oder wen darf es lesen? Darf ich wieder nicht lesen? Oder, also steht auch in der Copyright. Nee. Also, das wird geschickt. Also, das sind wohl für dich die wichtigsten Ministerien. Das sind die verschiedenen Fraktionen, das sind aber auch Organisationen wie ZASEM, wie den ULC, nach verschiedenen anderen, den Filmfunk zum Beispiel, alles, was irgendwie ein bisschen wo Copyright-mäßig, ja, die da in der W sind, die das eben betrifft, die kriegen das von uns so als Hardcopy geschickt. Um Papaya. Papaya, genau. Und dann natürlich für den Grand Public, so ein Schlummer einfach, geht es dann die Website copyrightreform.lu, wo eben auch unseren teilweise Positionspapier wird darauf verlinkt sind, aber dann auch irgendwie vereinfacht Version auf der Website eben wird stehen. Zu der Website, ich meine, du kannst den Dennis noch ein bisschen mehr dazu zählen, weil hier ist der Kreator davon. Aber voilà, das heißt, auf copyrightreform.lu wird sich dann relativ alles aufspielen, was eben was die Copyright-Reform eben betrifft. Ja, also zu der Website, wie das haben schon so, copyrightreform.lu, vielleicht seht ihr auch gerade auf dieser Website, wenn ihr diesen Podcast lauscht hat, wir wissen es ja nicht, oder ob ihr über Spotify lauscht oder die, all die Plattformen, wo wir den Podcast verdienen. Also die copyrightreform.lu, da fand ich, wie das haben schon so, da Positionsprobleme, mit der fand auch ein zusammengefassten Forum, da fand ihr direkt auf der ersten Seite, ein auf Lützburg, ein auf Englisch, da könnt ihr einen Spruch auswählen, die ihr am Lesen habt. Wie gesagt, da gehen wir eigentlich über die Forderungen kurz an und so. Der fand auch einen Link mit Ressourcen zu Presseartikeln über das ganze Thema. Und alle haben wir einfach noch etwas Ähnliches auf der Website schon. Und das, also nach dem Punkt, schreib, kontaktiere dein Deputier/Minister. Was können die Leute dabei machen? Du Mann da. Ja, das ist ganz einfach. Wir haben da ein Seite, die eine E-Mail präpariert. Und den Deputierten und den Minister mit einem Text, den von Gold die Leute dann abhilft, sich als Positionen anzugucken, dann auch dann hoffentlich an dieser Favor zu aufzustimmen, das ganz einfach zu benutzen. Die musst du just urven ihren Namen angehen, erst einen Deputierten an den Minister auswählen, den der oder Minister auswählen, den der Welt kontaktieren, dass ein Dropdown löscht. Und dann geht dann, wenn er dann Mail generieren klickt, geht dann an ihrem E-Mail-Client, geht dann direkt schon ein fertig präparierte Mail ab, eben mit diesem Text. Die können dann noch nach ändern, wenn er das so will, wenn er vielleicht mit einzelnen Sachen nicht gerade so d'accord sieht oder eine bessere Formulation hat, oder die könnten Telkel eigentlich so checken, den Text, den er dann generiert, eben mit ihrem Destinatär, mit dem seiner Adresse natürlich auch noch, dann innen drin, dann mit ihrem Namen, wo der Stand auf hier ansetzt, entweder Telkel oder mit ihren kleinen Modifikationen. Das ist dann das ganz einfach zu benutzen, eine einfache Manier, für da einen Impact zu machen. Ne? Wenn das dann nicht, stellen wir mal also, stellen wir ein Beispiel von meiner Mom, die geht mit dem Computer nicht so gut eins. Und wenn die weiß, wie ein Brief verschickt, geht das dann noch, der Mutter? Wir haben auch einen Link, für, wo ich einen Brief vielleicht kann hochladen. Das heißt, da muss ich trotzdem nach dem Computer eins gehen, weil muss ich ja schließlich auf dieses Hit gehen, für die können hochzuladen. Aber da kann ich dann auch dann auch, kann ich das dann von die vier Lehrer aus einem Textverarbeitungsprogramm ein bisschen aufpassen oder changieren oder wirklich nicht mehr ganz minimal changieren, rausdrücken, dann einen Envelope stechen, einen Timbre drauf, auf hochchecken und das hat da vielleicht auch ein bisschen mehr Impact, weil du Deputierten und Ministern so eine, die Person, die heute ja wohl erbest gehen oder so einen Brief rauszudrücken, einen Brief bei der Post zu drohen, einen Tempo zu bezahlen. Das ist mir davon geholt, die zwei Manieren, wie man können funktionieren, ganz einfach modern, via E-Mail oder ein bisschen mehr klassisch via Brief. Der fand auch, wenn er will Brief schicken, nicht um die Brief vielleicht, aber der fand auch Englisch mit den Adressen. Ja, dann muss man erst nicht selber die Adresse von den Ministerien oder den Parteien zusammensichern. Sam, zum letzten Punkt, Zukunft. Was ist dein Wunsch für Zukunft zu diesem Thema? Ja, was soll Leute machen? Mein Wunsch ist mal, dass die Website benutzt wird. Ich meine, im Grunde ist so relativ viel Weg gemacht, allein schon, um viele Positionspapiere zu schreiben. Da muss man sich einfach nicht zufrieden geben. Wir haben eben noch die Website lanciert, die auch wirklich nach einfach gehalten haben, weil wir nach einer Synthese von unseren Positionsproblemen plus nach anbieten, dass sie ganz einfach und bequem und sein Minister kann schreiben, respektive sein Deputiert, muss das mehr gemacht, vielleicht ganz auf Englisch zu übersetzen, sodass wir eben auch relativ viel Leute eben erreichen. Ich meine, du hast wieder gesagt, auf der Website findest du auch noch Ressourcen, die irgendwie über das Thema handeln. Ich meine, wenn da auf der Website geht, da sieht er eben auch schon, dass du schon ein, ja, dass du eher betrag geflossen hast, dass das eben nicht mal sehr in Pressekommuniqué hast, den du getippt hast an einem Ofen. Mit der tut nicht so ein bisschen gezündet, du hast wirklich erblich gemacht. Und ja, ich wäre einfach froh, dass die Website benutzt gehen, dass Leute sich wirklich Gedanken machen zu der Copyright-Reform, weil das wird sie so oder so betreffen, ob der enge oder an der enge oder andere Form. Und ja, was soll ich sagen? Also, ich wäre wirklich zufrieden, wenn, wenn das bisschen eben auch vielleicht aber medial aufgegriffen gehen, damit eben die Leute voilà, wissen, dass sie die. Dass es die Seite gibt, dass es die Direktive überhaupt gibt, was du eben handrüchtest, und dass die Leute sich eben informieren und dann eben auch dementsprechend handeln. Voilà, das wäre so mein größter Wunsch eben. Und eben, ja, wie gesagt, eben, dass dann eben sich die zuständigen Leute sich unsere Positionsbarbeier eben zu Herzen holen und dann eben auch am besten Fall unsere Positionsbarbeier geben, Telkel. Benutzen, für das eben gesetzlich eben zu verankern. Das wäre schon relativ cool, weil das gibt ja aber Weisen, dass die Legislation auch auf NGOen, respektive ASBLen, lauscht, ob Zivilgesellschaft. Und voilà, das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Mhm. Alla, hast du einen speziellen Wunsch, was zu dem Thema aus für die Zukunft, was Leute sollen machen oder können machen oder als Politiker können machen, als Minister können machen, als EU-Deputierter können machen. Ja, die EU-Deputierten, der EU am Fongola, der heute sagt, ja sowieso schon jetzt hier sagt, gemacht. Sie haben die Sache direktiv so aufgesehen am Fongola, wie sie da steht. Das heißt, du hast ein bisschen spät für die Wünsche auszudrücken. Für aber nur bei Nationalpolitiker zurückzukommen, ja, ich alliniere mich am Fungerrolle mit ihr zwei. Und mein Wunsch ist am Fungerrolle, dass die Positionspapier aber genau gucken und so viel wie möglich von unseren Suggestionen dann da umsetzen, weil wir haben ja als Lützebäuer Land, wie alle anderen Länder in Europa auch, haben wir ja eine gewisse Marge der Manöver für die Direktive da eben an als nationale Gesetzgebung zu transposieren. Da wäre effektiv da flott, wenn da ging durchgehen und die Interessen vom einfachen Volk, vom Konsumateur oder respektive von den Profen, Museen, Bibliotheken, von all den Leuten, die von Ausnahmen beneficiieren können, dass auch und die oder den Computer benutzen, da eben einfach, dass auch und die gedurcht geht und nicht nehmen und den Big Business von den Kunstschaffenden. Das wäre effektiv interessant eigentlich, wenn das so umgesetzt gehen. Was logiert rein von uns einzeln kann man, nur die Leute, die als Lauschtern am Fungerol, was der Fleisch auch einfach Leute sind, ohne viel Influence von sich aus, ja, profitiert von unseren Notieren, für auch da Briefe zu schreiben oder E-Mails zu schreiben und als Ministerin und als Deputiert, dass das an die richtige Richtung läuft. Aber notregelisch habe ich noch eine kleine Suggestion, die da per Definition hier zu spät ist. Aber ich erinnere mich ein bisschen am Artikel 14 darüber, dass sie da am Fungerhol beim Public Domain nicht mehr von rein visueller Kunst schwätzen. Weil das Problem, dass die Sachen aus dem Public Domain appropriiert gehen, und ob einmal dann kommerzialisiert, geht es ja auch zum Beispiel an der Musik. Wo dann eine Komposition von einem klassischen Kompositeur, Mozart oder Beethoven oder so, die am Public Domain ist, weil es eben schon alt genug ist, dann an der Public Domain gefallen ist, geholgert, da geht dann ein Arrangement rundherum gemacht, sozusagen, das heißt, da kommen ein paar Instruktionen dabei, zusätzlich zu den Noten, wie es soll gespielt gehen. Und mit dem Arrangement, da bin ich mal, puff, die Schwups, die Wups, steht da bin ich mal in der Copyright. ob schönste dann Public Domain wäre, das ist, die Problem existiert real an einem Domain, an einem Domain, den nicht visuell Kunst ist, wie wert Hunde sich da spezifisch auf visuell Kunst beschränkt, für da die Public Domain zu schützen, dann nicht die Public Domain ganz einmal gemengen, egal was für eine Kunstrichtung das. Ja, interessant. Da war wohl Lobby ein Ahner. Ja, da war wohl Lobby ein Ahner. Irgendwie. Boah, ich meine, wir sind zum Schluss so kommen. So, ne, ich sage mal, merci, dass da heute zu Gast wart an diesem Podcast über die Copyright-Reform. Natürlich für Zukunft, Leute, wir sind immer offen für Diskussionen. Ihr könnt gerne bei uns kommen oder uns kontaktieren, wenn ihr wollt, das Thema diskutieren oder über andere Themen. Genau dasselbe und alles deputiert an Ministerin, an alle Organisationen, die sich mit dem Thema befassen. Wir sind immer offen für zu diskutieren. Wir sind nicht die Nerds, die nehmen dann am Keller hocken an Pizza essen, auch wenn das manchmal so vielleicht dabei so gezählt wird von uns. Da ist eine Referenz auf ein Episode von die man eine Nachrichten hat von uns. Aber die war ja eigentlich auch ganz okay. Und ja, wie immer zum Schluss, hack the world, gebe ich so, ne? Hack the planet. Ja, richtig. Ja. Hack the planet. Maja, tschüss Leute, bis ein anderer Kerl.